Wer macht schon die Einleitung? Jetzt haben wir euch erwischt. Immer der, der fragt. Wir sind übrigens live und damit willkommen zum wöchentlichen Livestream der Weltraumaffen. Ich bin der Mondaffe, mit dabei ist der Capstock Chris, der Marsaffe und unser Abel. Und Guten Abend. Hallo. Ja, fangen wir gleich an, würde ich sagen, wa? Pünktlich, wie richtig. Immer. Ja. Ja, fangen wir mal mit diesem Kram hier an. Dieser merkwürdige islamistische Verfassungsschutz. Ja, also der Verfassungsschutz stellt einen Pornodarsteller mit merkwürdigen Tattoos ein. Mit Che Guevara-Tattoo steht hier, okay. Mhm. Und der stellt sich dann als Islamist heraus. Aber was uns wirklich gewundert hat, war die folgende Nachricht. Ich muss immer noch lachen, so gut ist der. Bei diesen Extremisten schwillt mir doch der Kamm. Ja. Aber ich finde es gut, dass er sich um den Kleinen gekümmert hat. Und aus dem ist ja auch was geworden. Wir zeigen morgen einen seiner größten Erfolge in unserem Sonderstream ab 20 Uhr, der Maisburger mit Käse heißt. Also echt? Achso, ich dachte sein Gastauftritt in Die Abenteuer von Unteralterbach oder wie das Spiel heißt. Wenn ihr das nicht kennt, seid ihr gute Menschen, aber der Abel lacht schon. Er hat sich verraten. Ja. Ich habe davon bei Breitbart gelesen. Ja, ich auch. Ach, Bernd. Und jetzt kommen wir von den lustigen Sachen im Leben zu den traurigen und zu den schrecklichen, nämlich 100 Wege, die in denen auf die, nee, 100 Arten, auf die Feminismus mein tägliches Leben verändert hat. Das ist jetzt hier eine Dame, die schreibt, Feminismus ist mein Betriebssystem, zum Beispiel. Das ist so. Ja, das ist aber ein ziemlich, also das, damit kann man nicht vieles machen. Das ist so, als hättest du ein Betriebssystem für einen Kühlschrank. Und alle anderen Leute laufen irgendwie zumindest mal mit einem guten Linux rum, mit dem man irgendwie mehr machen kann. So, und hier sind die 100 Wege. Ich weiß nicht, ob wir die alle... Also, sorry, aber ich muss sagen, wenn Feminismus ein Betriebssystem ist, dann ist es eher so ein Windows Vista oder so, weißt du? Nee, das ist zu vielseitig. Aber hier zum Beispiel, langsam aber sicher lerne ich Nein zu sagen. Was hat das Fakt mit Feminismus zu tun? Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und einer Einstellung zum Leben. Was musst Nein zum Leben sagen? Du musst Nein zum Feminismus sagen. Feminismus hilft dir dabei. Ich lerne, dass mein Aussehen nicht das Wichtigste an mir ist. Ja, fuck. Dazu hast du Feminismus gebraucht. Guck mal, ich kritisiere den Feminismus, hab das schon von längerer Zeit verstanden, dass es nicht darum geht, irgendwie nur einfach schön zu sein oder irgendwas. Oder dass Kleider Leute machen. Ich weiß, dass ich die guten Dinge in meinem Leben verdiene. Aber ich erkenne gleichzeitig, in welcher Art und Weise mir die Gesellschaft einen unfairen Vorteil gegeben hat. Also check dein Privileg. Also ich muss sagen, das liest sich so wie New Age Self-Improvement-Kram. Oder so, ich bin jetzt besser, ich bin selbstbewusster. Weißt du, das ist so New Age-mäßig, kommt das rüber. NLP. So. Ja, also I love selfies and I'm okay with that. Was hat das mit Politik zu tun, dass du ein Foto von dir selber gut findest? Das ist doch wieder dieses Anbiedern an junge Frauen, weißt du? Ich meine, guck dir das doch mal an, die verschiedenen Punkte da. Ja. I'm picky, also hier, ich bin wählerischer, mit wem ich schlafe und wen ich date. Ja, sag mal, was hat das mit Feminismus zu tun? Das hat was mit... Na, wer nicht für Feminismus ist, der Vögel wild rum, ist eine Schlampe. Oh. Nein, ach, das ist jetzt zu drastisch impliziert, aber das ist alles so lang, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich ein Recht habe, sauer zu sein, wenn mein Partner mich sexuell unter Druck setzt. Also, weiß nicht, wie das ist, aber... Also ohne Feminismus hast du dieses Recht nicht. I'm more comfortable with my queer identity. Was auch immer, ey. I'm more comfortable with my queer identity not fitting neatly into a box. Und Leute, die es nicht verstehen, die gehen mir am Arsch vorbei. Ja, den Teil haben wir schon öfter gesehen. I recognize now why nice guys always made me uncomfortable. Okay. Ja, also Leute, die nett zu dir waren, haben dich immer, weil du ihnen was unterstellt hast, ne? Könnte das sein, dass du ihnen irgendwas unterstellt hast? Ah, egal. I'm more okay, also ich bin jetzt besser, ich komme besser damit zurecht, allein zu sein. Und ich weiß, dass ein Single zu sein mich nicht wertlos macht. Fuck, das ist nicht Feminismus, das ist Grundlagen menschlicher Identität oder menschlichen Daseins, 101. Ja, also Feminismus, weil Feminismus ist ja die allumfassende Macht des Guten. Universal-Kult. Jetzt hätte ich fast Lehre gesagt. Ja, aber es hat so einen universalen Anspruch. Also ich kann ja verstehen, dass du jetzt Feminismus dann super toll findest, dass du was Tolles darüber schreiben möchtest. Aber wenn du dann irgendwie so Charakterentwicklung und Punkte, die zum Erwachsenwerden gehören, mit aufnimmst zu, das hat mir diese politische Ideologie beschert, dass ich jetzt in der Lage bin, Nein zu sagen oder dass ich ein Foto von mir selber in Ordnung finde oder dass du dich selber ein Experte nennst, wenn du tatsächlich irgendwas kannst. Was hat das mit Feminismus zu tun? Also, I'm becoming more comfortable with calling myself an expert in my field. Garantiert. Ja, guck mal, die stellen sich doch alle hin, die wir kennen, und sagen, ich bin Experte, obwohl die eigentlich gar nichts wissen, nicht mal die Anzahl der Vergewaltigungsfälle auf dem Oktoberfest im Durchschnitt. White Supremacy and Capitalism. Geil. Alles in einem Satz, 50. Punkt, sehr schön. I'm more comfortable in leadership positions. Also, du bist jetzt in der Lage, Leute anzuführen, wegen Feminismus. Unbedingt. Was hat Feminismus mit Leute anführen zu tun? Nichts. Ja. Du musst einen ordentlichen Charakter haben und in der Lage sein, verschiedene Standpunkte von Leuten wahrzunehmen, um ein guter Anführer zu sein. Du musst die Standpunkte von den Leuten, die dir hinterherlaufen, kennen und verstehen, warum die so handeln, wie sie handeln, und selber eine ordentliche Arbeitsmoral haben. Und dann noch ein bisschen Social Skills. Das brauchst du für Leadership. Also, ich erwarte vom Management an meinem Arbeitsplatz feministische Werte zu verwenden. Ja, bist du bescheuert? Ich meine, ich erwarte, ich würde auch vieles gerne erwarten. Punkt 100, ich bin jetzt bescheuert. Abgeschlossen. Ich glaube nicht daran, dass sich jemand aus eigener Kraft aus dem Sumpf erheben kann. Ja, okay. Das ist okay. Okay. Ja, Marie Curie zum Beispiel, die ist doof, weil die hat es für andere Frauen schwerer gemacht. Ich bin jetzt besser darin, mit den Menschen um mich herum in nicht gewalttätigen Wegen zu kommunizieren. Was hast du vorher gemacht, Mädchen? Geblockt, gemutet. Ich bin... ich unterstütze Frauen mehr und begebe mich weniger in Konkurrenz. Warum? Was super ist, das Shine Theory. Was? Vielleicht hat das was mit The Shining zu tun. Was ist Shine Theory? How make powerful women make the greatest friends. Das ist so geil, ey. Bla bla bla. Das fühlt sich toll an, zur Elite zu gehören. Oder? Ja. Das ist Shine Theory. Ja. Ich glaube, das deutsche Shine passt da noch am besten hin. Ist es nicht einfach nur ein schöneres Wort für, wie sagt man? Elitismus? Also Überlegenheitsfantasie? Ja. Ja, genau. Ja, würde ich auch sagen. Also. Ich glänze. Dann puder dich mal matt ab. Güte. Von sich selbst eingenommen kann man sein. Ich habe hier eine Liste von 100 Sachen gemacht, die mich betreffen. Himmelt mich an. Ich bin jetzt mit mir im Reinen darüber, dass ich nicht den Nachnamen meines Partners annehmen möchte. Danke, Feminismus. Oh Gott, ey. I feel less embarrassed when I'm catcalled and more empowered to make a choice about how to react to it. Okay, du bekommst Aufmerksamkeit, die dir nicht gefällt, und du hast endlich gelernt, damit umzugehen. Naja. Oh, 86 ist mein Favorit. Ich würde mal eher sagen, dass sie wahrscheinlich gelernt hat, dann auszuflippen, anstatt es einfach zu ignorieren. Auch wenn ich nicht eigenhändig die Rape-Kultur beenden kann, fühle ich mich dadurch, dass ich weiß, dass sie existiert, aufgewertet. Ich bin nämlich besser als die anderen. Ich weiß nämlich, dass die Rape-Culture existiert. Aber das geht dann schon so ein bisschen in Richtung Okkult. So, ich weiß, dass das System gerickt ist. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, der zuschaut. Ich kenne diese geheimen Prinzipien, nach denen unsere Gesellschaft organisiert sind. Und alle müssen nochmal aufwachen, ihr Schlafschafe. So hört sich das an, Alter. Ohne Spaß. Ich verstehe, dass die Art und Weise, wie Cisgender-Männer sozialisiert werden, inherently violent, gewalttätig, also grundsätzlich gewalttätig. Also das mit dem cisgender man socialized, also wenn man sich ein Fußballspiel anguckt und jemand eine Blutgrätsche macht, wird die Person, die Blutgrätsche durchgeführt hat, angefeuert oder wird die ausgebuht? Kommt drauf an, für welches Team du bist. Ja, klar, nee, aber wisst ihr, was ich meine? So, generell wird es über die Blutgrätsche einfach nur so an Stirnrunzeln gemacht und man sagt, das gehört nicht zum Sport und es ist ekelhaft, dass es so gemacht wird. Also, ja, ist nicht sportlich, ja. Ja, also, und ich meine, was mehr Stereotypisches wie Fußball gibt es doch in den Augen von Feminismus nicht, oder? Ja, schon. Also, für cisgendered man. Und wer erzieht denn die Cisgendered Man zur Hälfte oder zu mehr als der Hälfte, wenn man die ganzen alleinerziehenden Frauen sieht? Eine Menge internalisierte Misogynie. Ganz schrecklich, ja. Kann man nichts gegen machen, auch als feministische Mutter. Also die erziehen die ja ganz prima, aber dann kommen die bösen Computerspiele und machen das alles wieder kaputt. I've stopped thinking that oppressive jokes are funny. Dazu gibt es den Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Einkaufswagen? Der Einkaufswagen hat einen Verstand für sich selber. Der Einkaufswagen sich manchmal von alleine fortbewegt. Das ist auf jeden Fall wieder einer dieser Punkte, wo ich das hier mal berichtigen muss. Weißt du, das ist so ein Witz an die latent autoritären Strukturen in Deutschland. Das wäre da. Ganz einfach das Oppressive wegmachen. Ja, das ist wahr. Der typische Deutsche ist ja halt kleinbürgerlich, spießig und so ein Narzisst, ne? Aber ja, und kann auch nur ein Vorurteil sein, ne? Da bricht mir doch mein Hut nicht zusammen, wenn ich den Witz höre und Leute das lustig finden. Da fühle ich mich jetzt nicht bedroht. Also, Also ich glaube nicht länger daran, dass es unschuldig ist, wenn ein Mann auf der Straße mir sagt, ich soll doch lächeln. Ja, ist schön. Ich meine, wenn man immer das Schlimmste annimmt, dann hat man sicher ein schönes Leben. Ja. Der Feminismus ist doch irgendwie, keine Ahnung, so eine weibliche Variante von Pessimismus, oder? Da wird überall die Vergewaltigung, die Gewalt und die Unterdrückung vermutet. Ja? Dass es den Leuten nicht mal auffällt. Ich meine, das nagt doch an einem, oder? Deswegen sind die doch alle nach einer Weile auch so irre. Ja, das Ding ist doch, dass gerade sowas wie so eine Kleinigkeit wie, dass sich jemand anlächelt oder dass er dir ein Kompliment macht oder ja, dass er dir sagt, dass du lächeln sollst, wenn du da drin eine politische Botschaft siehst und dir dann denkst, das führt zur Vergewaltigung, das macht dich ja wortwörtlich verrückt. Das ist ja ich meine, vor allem solche Sachen, wenn du jemanden selber antrainierst. Also, ja, vor allem solche Sachen, mal jemanden anlächeln oder Kompliment machen, die sind einfach urmenschlich einfach, das ist so dieses, ich sag mal, dieser Gleitfilm, auf dem das Getriebe des Zusammenlebens funktioniert, ja. Aber wenn du dann halt wirklich darin irgendwie den Prolog zur Vergewaltigung siehst, ja, sorry, aber dann hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja? Ja, also Das ist wie wenn du dann, das ist so ähnlich wie wenn du total auf Symbolik stehst und dir dann denkst, ja, oh, die Zahl 23, dadurch zeigt sich die Weltverschwörung überall und dann suchst du immer nach dieser einen Zahl. Das ist, ja, aber das ist so richtig paranoides Denken, was halt, wenn du es einfach nur oft genug machst, wird dich halt 23, irgendwann verrückt machen. Die wissen, wer du bist. Ja, weißt ja du? Ja, klar, ich meine, ich bezeichne mich selbst auch gerne als Verschwörungstheoretiker, ja, aber ich wenn ich mir einige. Ich habe es gefixt jetzt, denn das hatte sie ein bisschen falsch geschrieben. Ich habe das jetzt mal richtig gestellt. Ja, das ist gut. Danke, danke. Nee, aber das mit den Verschwörungstheoretiker, es ist ja ein großer Unterschied, ob man so Theorien mag oder ob man an sie glaubt. Das macht einen sehr großen Unterschied. Also, apropos Theorien und an sie glauben, wenn du jetzt nochmal so drei Zeilen runterscrollst, Feminismus hat alles verändert. Er hat jede Zelle in meinem Körper regeneriert, sodass ich jetzt eine ganz andere Person bin als vorher. So wie die Medichlorianer. Ja, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, jede Zelle in ihrem Körper ist durch Feminismus regeneriert worden. Alter. Sagte noch 20 Jahre und dann ist das Ganze, hat das Ganze so Scientology-mäßige Kultausmaße. Ja. Ja. Body Acceptance Activist and Sexuality Scholar. She enjoys Rainy Days, Tattoos, Yin Yoga and Jurassic Parks. She holds a Bullshit in English Education from Boston University. Oh, she's a PhD candidate. Oh. Also PhD-Candidate, bitte, also bitte, wenn ihr ein PhD machen wollt, bitte schreibt es niemals irgendwo hin, dass ihr ein Candidate dafür seid. Bitte nicht. Es macht euch einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur so, so, ich bin auch ein PhD-Candidate. Ich muss zwar noch ein Abitur machen und ich muss erst noch einen Bachelor machen und erst noch einen Master machen, aber ich bin auch ein PhD-Candidate. Das ist einfach nur so, es ist akademisch ekelhaft, wenn Menschen ihre Qualifikationen größer darstellen, wie sie sind, wenn man nicht diese Decency, dieses Humble-mäßige hat, dass man selber weiß, wo man, also, dass man einschätzen kann, wie wenig man weiß. Und das geht halt einfach diesem akademischen Spirit einfach vollkommen aus dem Ruder. Also, das ist ja, aber wenn du den Leuten in so einem Listicle Feminismus-Femsplain willst, dann muss sie ja auch eine gewisse Kredibilität haben, ja, und da kannst du dir doch so Sachen zusammenschustern, die dich ein bisschen glaubwürdiger erscheinen lassen in den Augen von den Leichtgläubigen. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Jurassic Park finde ich höchst problematisch. Also ja, da diese armen Tiere, wir haben ihnen ihr ganzes Land weggenommen, ne? Und die sind ausgestorben, ja, und die werden unterdrückt und die sind marginalisiert in der Gesellschaft. Ja. Außerdem genau, der Doktor mit seinem Gottkomplex und ja. Nein, bitte nicht. Tag der Medienkompetenz. Ja, der war diese Woche. Und ja, wir können uns ungefähr vorstellen, worum es da wieder ging. Neben Hass, Hetze und religiösem Extremismus auch um kreative, präventive und innovative Zugänge. Das heißt, es ist wieder so ein Republika-Zombie gewesen. An dem man sich im Landtag. Im Landtag von Nordrhein-Westfalen, auch bekannt für diesen wunderbare Pamphlet Hass im Netz oder wie das da hieß, wo auch GEMA-Gate erwähnt wurde als einziges konkretes Beispiel. Jedenfalls ist das hier radikal, emotional, spielerisch, inklusiv, offen und gesund. Was sollen eigentlich die Worte untereinander gereiht irgendwie bedeutet, radikal, gesund, inklusiv, was soll das? Was seid ihr dumm? Ist bei euch Blei in den Wasserleitungen? Wo seid ihr so geboren worden? Dann kann ich das verstehen oder so, wenn ich geistige Behinderung habe. Aber was ist radikal und gesund? Seid ihr dumm? Das ist so, ich glaube, das ist so ein Gag, so wie militante Mitte, weißt du? Ja, vielleicht. Medienkompetenz. Medieninkompetenz. Ja. Gaming, extrem stylisch, extrem sportlich, extrem kommunikativ. Aha. Und natürlich ja, Forum E. Ich hatte also nur gesehen, auf diesem Hate Speech Panel wurden auf jeden Fall jede Menge Sachen von Europa wieder gezeigt. Alles mögliche Kram, was wir schon kennen. Diese merkwürdige Umfrage, die da angeblich unter allen europäischen Ländern irgendwie gemacht wurde, wo aber das so unterschiedlich war, die Rückmeldung überhaupt. Also aus manchen Ländern gab es halt mehr, aus anderen weniger. Und diese ganzen Sachen, das haben sie da alles auf jeden Fall wieder vorgefischt, natürlich. Ja. Ist das der FATS-Artikel? Ja, das ist der FATS-Artikel, ja. Genau. Ja, wenn es auf der einen Seite bei der FATS Don Alfonso gibt, gibt es auf der anderen Seite irgendwie Max Wallenhorst, habe ich das Gefühl. Der bereitet hier nämlich die ganze ja, Trump, Ben, Breitbart, Gamergate, White Supremacy Scheiße für den Mainstream nochmal auf, und zwar so, wie sich's eigentlich, wie würden sich das in seinen schlimmsten Träumen vorstellt. Ich erlaube mir immer noch einfach loszuheulen, ja. Das ist auf jeden Fall geeignet dafür, das objektiv einzuschätzen. Ich finde es halt erschreckend, dass sich das immer weiter, dass hier sogar der First Great Meme War, Reddit, 4chan, also diese ganze, es liest sich wie eine Gamergate-Genesis, nur mit vertauschten Namen. Vertauschten Positionen. Ich meine, das Ganze ist einfach so wahnsinnig lächerlich. Ja. Da wird das Ergebnis einer demokratischen Wahlprozedur als Auftakt des Faschismus stilisiert, weißt du, der Typ ist noch nicht mal im Amt, ja, der hat vielleicht ein paar Sachen gesagt, was er jetzt vorhat zu tun und so, von den Sachen hat sich dann rauskristallisiert, dass er da ein bisschen auch zurückgerudert ist, teilweise gesagt, er will jetzt Obamacare nicht komplett auflösen, findet da ein paar Sachen gut und sowas alles, ja, und dann da sich da in Artikeln wund zu heulen und die Vagina, weiß ich nicht, da sich den Sand rauszukratzen, ja, das ist, keine Ahnung, ey. Also ich dachte eigentlich, da arbeiten erwachsene Leute, aber das ist ja diese Hysterie, die im Vorfeld des Wahlkampfs stattfindet, die klingt ja einfach nicht ab, ja. Ja. Also, und ich weiß, die Leute sind auch total müde, über dieses Thema zu reden, auch nochmal sorry an den Chat jetzt hier, wegen Trump und so, ne, ich weiß, euch kotzt es auch an, so, ne, aber das Ganze ist einfach, keine Ahnung, die sind, die haben ihr Verhalten nicht geändert und die Leute sind nach wie vor unbelehrbar. Also sorry, aber es ist so. Ja, wieder das Narrativ retten, ne? Das scheint mir jetzt wirklich so die Hauptaufgabe gewesen zu sein in den letzten Wochen. Also jetzt muss man wieder alles ins Reine bringen, überall jetzt Fake News und Breitbart und so draufkleben, damit man das dann wieder wegreden kann, dass die Leute keine Ahnung so hatten. Dann heißt es, ach, wir sind ja nur reingefallen auf die Fake News. Und die ganzen Leute, die das, den Trump gewählt haben, sind ja auch noch. Genau, jetzt sind ja die Fake News schuld. Ja, genau. Und also sowas hier schon alleine. Hier schreibt er, was sie eint. Ne, das ist eine Tatsachenbehauptung jetzt. Und dann geht das hier los mit sie scheinen. Aha. Ne, also das geht auch schon überhaupt gar nicht. Diese Wörter. Junge. Ja, also Schein, Junge, weißt du, wenn dann auch wieder halt eben dieses Bullshit-Narrativ. Ja. Und das mit der weißen Einspruch, bla bla, das ist ja auch schon. Aber ich finde es interessant, wie er hier sofort Feminismus und Mainstream-Medien irgendwie als die Ziele, Hassziele dieser Leute, weil das würde uns ja mit einschließen, außer dass wir nicht hassen, sondern kritisieren und dass Feminismus und Mainstream-Medien auch ein. Gibt es da einfach nichts zu kritisieren oder warum ist das für ihn per se schlecht? So. Ja. Sie entwerfen schrille Propagandabilder für Trump und gegen das Establishment. Ja, das ist ja eine Frechheit. Sowas haben ja die Linken noch nie gemacht. Gell? Also, nee, na, die machen sowas nicht. Nein. Ja, vor allem, ey, auch großer Schock, weißt du, junge Leute mit politischem Interesse rebellieren gegen das Establishment. Mann, das gab es ja noch nie. Ja, ja, praktisch, also. Hasssprache. Hm. Praktisch Hate Speech, ja. Ja. P People the Frog im Hinterzimmer. In den zwielichtigen Communities von 8chan und 4chan. Bla, bla, bla. Gott, Emperor, Trump, also... Social Bot, natürlich sind das alles nur, die das alles gemacht haben. Ich fände es schon sehr, sehr peinlich, wenn ich sagen würde, ich habe in meiner politischen Kampagne verloren, weil Leute, die auf einem anonymen Messageboard sich in absolutem Chaos auf einer Webseite besser organisieren können, wie ich mit, keine Ahnung, einer Milliarde Spendengeldern. Also das wäre für mich schon so, dass selbst wenn es so wäre, hätte ich wahrscheinlich Probleme, das so anzuerkennen. Also das ist ganz einfach, weil das ist, du siehst das falsch, unsere Meme-Magic war einfach stärker als deren Spirit-Cooking. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, 4chan ist absolut chaotisch oder 8chan für keine Ahnung, und dann sich hinzustellen und zu sagen, wir sind alles studierte Leute, wir haben alle politische Erfahrung und wir verlieren gegen Leute, die anonym auf einem Messageboard Bilder posten, die mit Photoshop editiert sind. Das ist alles gar so unorganisiert. Also, wie soll ich sagen? Guck mal, stell den Vogelschwarm vor, ja, der kreuz und quer durcheinander fliegt, ja. Sagen wir mal Schwalben, keine Ahnung, irgendwelche Vögel. Und dann kommt auf einmal eine Krähe an und plötzlich, ja, fliegen alle geordnet in eine Richtung und zwar vor der Krähe weg. Das ist so 4chan einfach, weißt du? Mhm. Wenn du musst nur die richtige Krähe finden, verstehst du? Dann funktioniert das auch. Ja, Scientology oder Gamergate, irgendwas. Genau, richtig, sowas, ja. Wo halt eben diese, ja, ich will jetzt nicht Loser sagen, aber diese sozialen Außenseiter oder die sich mit denen, wie sagt man, solidarisieren können, ja. Wo die halt zusammenfinden und dann finden die irgendwas, was sie vereint, ja. Zum Beispiel Videospiele, ja. Videospiele sind beliebt. Und wenn dann halt irgendwelche autoritären Linken ankommen und sagen, das ist schlecht und das muss man verbieten und das muss man ändern, ja, dann ist doch da ein wunderbares Ziel gefunden, ja, auf das man sich konzentrieren kann. Anstatt zu shitposten, verschwendet man oder verwendet man die Energie dann halt eben auf diese Menschen, ja. Die sehen nie, was da wirklich abläuft. Und deswegen sind diese Artikel, die sich mit Reddit und Imageboards und so befassen, auch immer so wahnsinnig, also, ja, cringeworthy, ja, ist, glaube ich, das richtige sehen, Wort. Die wollen das ja auch nicht sehen, das merkt man ja auch an so einem Satz hier wieder. Das ist ja auch ganz klar, das sagt ja quasi auch so, ja, wenn ihr jetzt da hingehen würdet und euch mit wem unterhalten würdet, und der irgendwie vernünftig auf euch wirkt, das sind ja alles nur unterschiedliche Grade an Rechtsextremismus, die da irgendwie sind. Also Hauptsache, es sind alles Rechtsextreme, so nach dem Motto. Ja. Ich muss an unseren Sonderstream von letzter Woche oder vorletzter Woche denken, wo einige Leute darüber erbost waren, dass wir nicht so rechtsextrem sind, wie sie dachten. Ich verstehe die Welt langsam nicht mehr. Echt? Wir haben doch so einen politischen Kompass gemacht und da waren ja einige Leute durchaus auch im Chat etwas geschockt von unseren doch eher linken Ansichten. Ja, aber der politische Kompass, der spuckt doch die Ergebnisse eh immer ein bisschen linker aus, als man wirklich ist, oder? Also so hab ja, ich jetzt, wir haben die Fragen ja auch diskutiert und auch und gerade die Diskussionen haben einige Leute auf die Palme gebracht. Ja, das Problem ist auch ganz einfach, dass da nicht so, weißt du, da sind so komische, weißt du, der politische Kompass, wenn da so Fragen drinstehen würden, glauben sie an Holocaust, ja oder nein oder so, dann kann man da viel eindeutigeres Ergebnis. Ja, nein, ich überlege doch mal, es gibt Rechte und es gibt auch Linke, die zum Beispiel gegen Globalisierung sind. Wie willst du da ein eindeutiges Ergebnis rauskriegen, ja, das klappt nicht so gut einfach, weißt du? Ja, es gibt ja noch mehr Fragen, ne, also, die versuchen das ja. Oder auch diese religiösen Fragen, wenn du halt eben, kannst ja auch ein gläubiger Linker sein, aber wenn du dann halt dementsprechend antwortest, wirst du eher konservativ eingestuft. Also ich finde den politischen Kompass jetzt nicht so gut. Ja, also meinst du, in Wahrheit sind wir doch alle rechts. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es doch schwer, oder? Dieser Scheiß, diese Hyperbol-Kacke hier, eine nach Männerschweiß stinkende Todessehnsucht. Oh, vielleicht tatsächlich des Faschismus. Faschismus ist eine nach was? Männerschweiß stinkende Todessehnsucht? Hä? Die sind so dumm, dass sie echt nicht merken, wen sie da dämonisieren, habe ich das Gefühl. Ja. Die sind wirklich so dumm. Die sind einfach belehrbar. Das ist genau das Verhalten, das dazu geführt hat, zu diesem Backlash, denn nichts anderes ist es gewesen, ja. Das hat nichts mit dem Erstarken eines Faschismus, der gelauert hat, auf seine Chance zu tun, sondern einfach mit Leuten, die die Schnauze voll hatten, ja. Ja, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Memes von Versachlichung zu reden. Ich meine, Sinn und Zweck von einem Meme ist doch, dass es halt einfach ein Witz ist. Ne? Also Versachlichung. Über Dinge, die es vielleicht wirklich gibt, aber es ist halt das Gegenteil von einer Versachlichung. Und du kannst doch nicht versachlichte Memes machen. Das ist, wenn du diese Memes... grundsätzlich Satire eigentlich. Ja, also wenn du anfängst... Anders kann man das nicht sehen. Wenn du diese Memes anfängst, ernst zu nehmen, hast du ein ganz großes Problem, weil die einfach nicht dafür gemacht sind, ernst genommen zu werden. Kommt nächstes Jahr kein Meteor, oder was? Nein, natürlich nicht. Ich hatte mich so drauf gefreut. Das ist der Trump, der nuked uns alle weg, das können wir doch lesen. Obwohl er jetzt momentan irgendwelche freundschaftlichen Gespräche mit Russland führt. Seltsam, passt gar nicht, aber egal. Naja, auf jeden Fall, da diese Memes als Beispiel von Kriegsführung im Internet oder so das ist einfach der absolute Bullshit. Das schreiben entweder politisch, wie soll man sagen, auf ihrer Position verhärtete Journalisten oder Autisten. Ja. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas wie lustiges Bildchen mit hier Impact-Schrift und einem Spruch so missinterpretieren kann. Also ich halte ertrunkene 3- oder 4-Jährige an Stränden für ein Meme. Also wenn sie über Beeinflussung sprechen wollen, das ist halt so ein endloses Fass, was dann halt auch für die Medien gilt. Natürlich. Also keine Ahnung. Ja, da fällt mir immer dieses eine Meme ein, wo dann halt dieser so das krude Gesicht eines weinenden syrischen Flüchtlings zu sehen ist und dann steht da drunter: Here's a sad story about a Syrian refugee. Let's forget laws and borders and shit. Ja. Ja. Aha. Memes, Alter. Memes. Cartoon-Frösche. Hier kommt gleich der Nächste, der in das Horn stößt. Was an dem aber anders ist, ist ein alter Bekannter. Matt Lees. Gibt es ein sehr schönes Video von Sargon, von Anfang Gamergate, das heißt A Philippic Against Matt Lees and Social Justice in Gaming. Kann ich sehr empfehlen, wenn man über den Matt Lees noch mehr lachen will, als jetzt wegen dem Artikel, den wir hier besprechen. Auf jeden Fall ist das jemand, der Gamergate schon lange hasst und der auch gesagt hat, Christina Hoff-Sommers ist ein Scumbag, der die Gamer nur ausnutzt, um ihnen Alt-Right-Theorien in den Kopf zu setzen. Also er schreckt auch nicht davor zurück, Frauen zu diffamieren. Ja, und also, hier stellt er... Aber interessant, das habe ich lange Zeit bei Milo gedacht, bis ich dann einfach akzeptiert habe, dass er nur ein Narzisst ist. Ja, und hier wird alles wieder aufgekocht. Also, a man wanted to punish his ex-girlfriend, Aaron Gioni hat das gemacht, um Zoe zu bestrafen. Game-Developer Zoe Quinn war sowieso im Zentrum und Anita Sarkeesian, bla bla bla bla bla bla. Provokative Artikel über die Tyrannei der Gamer-Culture. Also, das ist eigentlich ist es jetzt an der Zeit, wäre es an der Zeit in einer vernünftigen Welt, dass Artikel erscheinen, die genau das Gegenteil hiervon sagen, aber nein. Arschlöcher wie Matt Lees und in Deutschland auch ein Haufen Leute, die ihn retweetet haben und der Guardian, der diese Scheiße veröffentlicht hat, die müssen weiter Benzin ins Feuer gießen anscheinend. Sie können es einfach nicht lassen. Ich verstehe das gar nicht. Ich gab ja im Guardian diesen Artikel irgendwas mit von wegen, wie ich fast aus Versehen rechts geworden bin oder so, oder einer irgendwie behauptet hatte, er hätte irgendwelchen YouTubern gefolgt und dann von Sam Harris irgendwie die Position übernommen und dann hat er irgendwie gemerkt, oh nein, ich verwandle mich in ein Arschloch. Und für diesen verrückten Kram hat er dann Godfrey Elfwick irgendwie die Verantwortung versucht zu übernehmen, zumindest ob er es wirklich geschrieben hat, weiß man halt nicht. Er hat halt keinen Beweis vorgelegt, aber allein die Tatsache, dass das halt durchaus glaubwürdig wäre, dass es irgendein Troll gemacht hat, Sagt ja schon mal wieder ziemlich viel aus, weil es. Ja, also, wenn man den Artikel gelesen hat, kann man schwerlich glauben, dass das kein Troll geschrieben hat. Das ist so auf den Punkt, alle Klischees bedient und wie er dann schreibt, dass er gegenüber seiner Frau irgendwie Sachen gesagt hat, wo er dann hinterher gemerkt hat, er ist ein Rassist und so. Es ist köstlich. Ja. Aber halt auch hier wieder: Gamergate, Breitbart, Trump. Wir haben es echt geschafft, Leute. Wir haben uns von 300 Leuten, die gar nichts erreichen können und in den Basements ihrer Eltern sitzen, haben wir uns zu einer weltumspannenden Macht entwickelt, die Donald Trump und Breitbart jetzt auf den Thron gehoben hat. Fantastisch, oder? Wir können uns eigentlich mal auf die Schultern klopfen, wie weit wir gekommen sind. Ja. Preiset keck. Ja. Ja. Matt Lees, meine Damen und Herren. Eternal Fascism, ja, genau. Ja, bad. Es kommen auch gleich die Leute, die dich abholen. Am besten wehrst du dich nicht, dann tut es auch nicht weh. Und auch in Österreich liest man den Guardian. Ja, hier steht zwar nur Redaktion Standard AT dran, aber ich bin fast sicher, dass der Siegelreiner hier seine Finger mit im Spiel hatte. Das ist praktisch jetzt also eine Lobpreisung des eben gesehenen Artikels von Matt Lees und wie recht er doch hat und die armen Frauen und ja. Los, passt das. Auch er übernimmt das mit dem Gamergate. Er gibt nur Sinn, wenn man es nach Umberto Ecos Theorie des Urfaschismus betrachtet. Schreibt der Guardian. Schreibt der Guardian. Also Matt Lees. Taten vor Denken und Misstrauen gegen Intellektuelle und Experten zu schüren. Das ist so lächerlich. Ja, und das schreibt Matt Lees, der gesagt hat, C.H. Summers ist nur ein Schleimbeutel, der versucht, sich da irgendwo auf eine Sache draufzuwerfen. Faschismus, der auf Frustration und Machtdenken, Macho-Denken aufbaue. Ja, ich bin so ein Macho. Wie ist denn Gamergate mit Urfaschismus? Wie kann man sich ernsthaft hinsetzen und sagen, dass Leute, die Videospielpresse haben wollen, die weniger eingekauft ist und sich mehr auf die Spielmechanik beschränken. Wie kommt man zu dem Schluss, dass das Urfaschismus ist? Naja, es ist halt Misstrauen gegen Intellektuelle und Experten. Ja, wer hätte denn doch immer gegen die Vizorek? Du kannst doch nicht misstrauen. Misstrauen ist doch wohl das Allerschlimmste. Ja, aber ich wundere mich einfach nur, wie kommen die von Videospiele zu Urfaschismus? Also es ist einfach nur so, war es nicht so, dass in Ländern, wo der Kapitalismus sozusagen zu stark gewütet hat, dass die dann entweder faschistisch geworden sind, weil die Leute zu arm waren und man Umsturz fürs Proletariat gefürchtet hat und deswegen die rechte Seite so stark gestärkt hat? Und wäre nicht sozusagen eine Bewegung, die danach schaut, dass Produzenten über die Medien besser auf die Finger geschaut werden? Hans, ey, wir kommen doch nicht mit Fakten, Mann, hier geht es um Artikel. Ja, das stimmt. Aber ich einfach nur dieses Gamergate und dann kommt der Urfaschismus um die Ecke. Weißt du, das ist so, wow. Einfach nur wow. Und auch die Tagesschau. Ja. Sieht in Breitbart eine Plattform für weiße Vorherrschaft. Genau, ja. Auch da merkt man schon an der Wortwahl, wo dieser Kram her ist. Nämlich aus England mit diesem White Supremacy, das ist ja quasi genau die wörtliche Übersetzung des Ganzen. Ja. Vor allem, ich finde es so witzig, dass sie jetzt sagen, so diese Fake-News-Artikel, da muss man eher dagegen vorgehen. Und man weiß doch ganz genau, das geht dann eher gegen Politically Incorrect, gegen Breitbart und so. Und diese ganze Dummscheiße, die halt auf Verge und, keine Ahnung, diesen Buzzfeed-ähnlichen Seiten da publiziert wird, die wird weiterhin unberührt bleiben, ja? Mhm. Und das ist ja Entertainment. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Klar stören mich auch die ein oder anderen Publikationen, aber es wird halt nicht dadurch besser, dass man irgendwelche News komplett verbieten möchte. Ja, vor allem, was wir haben ja eine Zensur, die nicht stattfindet, weißt du? Ja, von wegen, wir haben ja immer noch nicht geklärt, was ist denn jetzt eigentlich zum Beispiel, was ist denn jetzt eine Nachricht, eine News? Was ist einfach nur ein Opinion-Piece, was ist dies, was ist hier, weißt du, und dann zu sagen, ja, aber diese Fake News müssen wir verbieten. Was sind denn dann die Fake News, bitte, ja? Wer entscheidet das? Ja, die Experten halt, denen du gefälligst vertrauen solltest. Ansonsten ist das Protofaschismus. Ja. Ach so, gut, dann bin ich ja beruhigt. Dann kann ich mein Gehirn ja endlich abschalten. Ja, wenn es zu sowas wie zum Beispiel Außenpolitik kommt, da steht so oft so unglaublicher Schwachsinn in den Nachrichten, dass du dich einfach nur wunderst, so wie kannst du das Thema so verfehlen, wenn du drüber schreibst? Und ich sehe das dann nicht unbedingt als Propaganda von den Seiten an, aber ich könnte schon sagen, dass da ein Haufen Fake News rumgehen in den Mainstream-Medien, wenn sie über ausländische Sachen schreiben. Und ich weiß da aber halt ja, auch, klar, dass es ein schwieriges Thema ist, was jetzt auch nicht alle interessiert und dass deswegen einfach da die Berichterstattung sich einfach nur stärker an Politiker orientiert und weniger eigenständiges Denken vorher. Habe ja mal im Spaß gesagt, so eben, wir leben im Desinformationszeitalter, aber das ist ja wirklich so, dass halt eben Kriege unter anderem auch durch die Verknappung oder die Einführung von Informationen geführt werden, ja. Und auch, dass Journalist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Journalist kein leichter Job ist, wenn man versucht, die Wahrheit rauszufinden, ja, und dann halt eben alle seine Quellen überprüfen muss jedes Mal und dann ist halt ein schwarzes Schaf dabei, weil man doch wieder auf jemanden reingefallen ist und solche Geschichten. Aber das soll doch kein Grund sein, einfach Gefälligkeitsjournalismus zu machen, ja, um sich da, leicht aus der Affäre zu ziehen, ja. Ja, genau. Man kann sich ja sogar leicht aus der Affäre ziehen, indem man einfach sagt, meine Quelle war halt falsch und ich habe halt ja auch gesagt, dass das die eine Quelle ist und dann ist das ja auch okay. Ja, aber was halt das Problem ist, ist dieser ewige Double Down, ne? So nach dem Motto so, ja nee, wir haben überhaupt nichts falsch gemacht, die anderen, die haben uns hier einfach nur manipuliert und... könnte ich mir auch vorstellen, dass das wiederum ein Symptom ist von diesem Vertrauensverlust, den man mittlerweile in den Medien hat, ja, dass halt eben die Leute da sagen, das ist ja eh alles Schwachsinn, werfen dann die großen Tagesschau in einen Topf und so und dass dann halt gesagt wird, nein, wir sind wirklich glaubwürdig, da stehen wir voll hinter, weil wenn sie jetzt zurückrudern würden, würde das die Glaubwürdigkeit ankratzen, ja, also machen sie halt den Double Down stattdessen. Ja, okay, ich würde jetzt hier mal diesen Film abspielen. Das ist der da quasi gerade, also der Beitrag halt von den Tagesthemen über Breitbart kommt jetzt. Ein gescheiterter Staat. Deutschland versinkt im Chaos. Alles Horror. Zumindest wenn man dem Portal Breitbart und seinen Schlagzeilen glaubt, Deutsche müssten in Russland Asyl beantragen, so schlimm sei es. Breitbart berichtet immer häufiger über Deutschland. In den USA kennt man die Seite schon länger. Sie heißt Rassismus an. Mit den Russen ist aber wohl auch passiert und die sind abgelehnt worden, die Leute von Russland. Also da stand jetzt nicht haufenweise Deutsche. Nur mal so. Weiße Menschen. Ja, also das ist schon mal ganz interessant hier, weil das geht halt gegen Black Lives Matter, was ja auch gar nicht mal so verkehrt ist. Und die drehen das jetzt hier ja auch nicht. Passiert. Ich mache das nochmal kurz zurück, weil das wird jetzt hier gleich so hingedreht, so nach dem Motto, ja, es geht hier gegen Schwarze. Rassismus an. Weiße Menschen würden gejagt. Breitbart bekämpft liberale Werte, fragt, soll ihr Kind lieber mit Feminismus oder Krebs leben? Ja, das ist ein liberaler Wert, dass man Feminismus hat. Und vor allen Dingen hier auch schon wieder, ne? Was haben wir gerade gesagt hier, die weißen Menschen? Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier an der Beleuchtung liegt, aber dieser Journalist hier sieht mir nicht gerade... so richtig käsig, häutig aus. Also ich glaube, so wird das nichts mit der weißen Vorherrschaft. Da muss sich Breitbart, glaube ich, noch ein bisschen Mühe geben. Wenn man auch schaut, dass da Leute mit Namen, zweiter Klasse. Dass da Leute mit Namen wie Alom Bukhari arbeiten, ist auch irgendwie, sollte Leuten zu denken geben, tut es aber nicht. Und ist nicht für White Supremacist Breitbart von, Publikation, die zu stark von den Juden beeinflusst wird. Also, ja, eben. Ja, Kalkbart, also, sagt man auch oft. Auf Stormfront, ja, hab ich gelesen. Breitbart wurde von einem Juden gegründet und die haben ja auch eine Filiale in Israel. Ja, und die, also ADL, die American, die Anti-Defamation League so rum, die hat auch über Bannon gesagt, sie sieht keine antisemitischen Bezüge bei ihm und sie kann auch zu Breitbart nicht sagen, dass es da Antisemitismus gibt, zum Beispiel. Und das wäre doch eigentlich so ein relativ wichtiges Ding für White Supremacists. Also so. Sollte man denken, ja. So, ich weiß nicht. Also, verstehe ich nicht. Also, ja, also mittlerweile bedeutet das halt, sie sind nicht links. Ja. Oder nicht links genug, sagen wir mal so. But it's not an easy answer. Es ist nicht einfach zu entscheiden, sagt der Reporter. Amerikanische Medienwissenschaftler glauben, dass die europäische Rechte bald von diesen Breitbart News profitieren könnte. Die kann das jetzt noch nicht. Die können kein Englisch, glücklicherweise. Und ja, und vor allen Dingen amerikanische, wie war es gerade, Medienwissenschaftler. Es gab immer Menschen, die glauben, dass Weiße die überlegene Rasse seien. Jetzt haben sie eine eigene Plattform, die viel gelesen wird. Jetzt haben diese Rassisten eine Art Treffpunkt. Und ich kann mir nicht mal meine Gehör leisten. I can't even. Meine Güte. Triggered. Dabei recherchiere die Redaktion kaum selbst. Sie sammle Meldungen, baue ihr eigenes Weltbild. In Europa. Ja, genau. Aber die Tagesthemen recherchieren auf jeden Fall selbst. Deswegen haben sie auch diese wunderbare Geschichte geschrieben hier über White Supremacy. Europa wird man vielleicht mehr verstehen, dass etliche Inhalte ganz klar parteiisch sind. Es ist keine klassische Nachrichtenseite. So wie die Taz am Ende oder die SZ oder was? Ja, Fokus, Spiegel Online, herrlich. Ah, geil. Breitbart hat angekündigt, nach Deutschland zu kommen. Angeblich suche man schon Mitarbeiter. Was genau der Plan ist, darauf geben die Macher keine Antwort. Was wird das wohl sein? Eine Newsseite? Ich weiß. Was ist der Plan? Keiner weiß es. Mhm. Werden sie Lebensmittel verkaufen oder? Genau. Rekrutieren sie junge Menschen? Ein Portal, das hetzt gegen ganze Bevölkerungsgruppen, Religionen, Frauen. Ein Medium, das sich an keine Regeln hält. Why white people seek black privilege? Und darunter der komische Kasper von Black Lives Matter, der sich als Schwarzer verkauft hat. Ja, genau. Das wäre auch eine Story mal gewesen, über die man mal hätte berichten müssen. Journalismus, der sich Wahrheit und Sorgfalt verpflichtet fühlt, will Breitbart gar nicht sein. Beschwerden gegen sowas landen... Ja, meinen die. Jetzt kommt's. Beschwerden gegen sowas landen... In Deutschland hier beim Presserat, der heute 60 Jahre alt wird. Medien wie Breitbart eine Herausforderung für die Zukunft. Wenn sich jemand eklatant neben so ein System stellt, dann wird er auch von unserem System nicht erfasst. Geil, oder? Wie die abgehen. Es geht gar nicht. Seit wann, auf welcher Grundlage behauptet er, dass Breitbart neben dem Pressesystem steht? Ja, wahrscheinlich war die Frage vorher von dem Journalisten so, ja, wenn so eine Seite da für weiße Vorherrschaft ist und Lügen verbreitet. Und das war halt seine Antwort darauf. Glaubst du aber nicht, dass die sich damit schon irgendwie beschäftigt haben mit Breitbart? Dann kann es auch ein journalistischer Rat oder eine Ethik, ein Ethikbeirat kann es nicht leisten. Das ist dann eine Sache der Auseinandersetzung in der Gesellschaft insgesamt. Will das eine solche Gesellschaft? Und da ist natürlich auch der Gesetzgeber ist da. Gleich verbieten und hier auch wieder wirklich ganz furchtbar finden. So, das Feminist Fake Woman Ugly. Verbieten, Gesetzgeber. Ja. Oh Mann. Ey. Diskriminieren, beschimpfen, Hass und Angst verbreiten, ein Fall für Verbote? Da muss man natürlich dazu einfach sagen, dass vieles von dem, was wir als Hass empfinden oder als unzumutbar, von der Meinungsfreiheit schon noch geschützt ist. Und das leider, ne? Aber wie er dabei grinst, so, weißt du? Sehr viel gefallen lassen müssen und sehr viel aushalten müssen als Gesellschaft. Ja, das wird sich schon ändern. Wir kriegen das schon hin. Wir machen das so wie in Kanada, irgendwelche Menschenrechtstribunale, wo sie dann da sagen können, hier, was hast du hier für ein Bild gemalt? Hier, so, this is what a feminist looks like. Realität also, wenn man, und Breitbart. Die Renten sind nicht sicher, dann schürt es doch auch Ängste. Und wenn man sagt, dass sich das Klima ändert, dann schürt es auch Ängste. Wir brauchen nur noch positive Nachrichten. Dafür will ich ein Gesetz haben. Willst du damit etwa sagen, es gibt negative Nachrichten? Also damit schürst du jetzt bei mir Ängste? Ja, also... Das ist doch Hasspropaganda. Was stellen die sich denn vor? Also was gibt es denn Positives über den Klimawandel? Du kannst in Norwegen bald wieder an den Strand gehen, oder was? So, Als ob es nur gute Nachrichten gibt. Ja. In Deutschland wachsen ganz andere Weinsorten. Ja, und kein Hopfen mehr. Aber weißt du, was soll denn der Bullshit, Alter? Die machen Werbung für Breitbart bis zum geht nicht mehr, weil sie sich in die Hose pissen, weil sie ihre eigene Auflage verlieren und niemand mehr ihren Schwachsinn liest. Dabei könnten sie sich einfach mal wieder auf Qualitätsjournalismus besinnen und anderen auch wieder Auflage haben. Die also du willst doch jetzt nicht... Weißt, das ist so, wie wenn du ein Steakhouse hast und dann macht McDonald's auf und dann tust du jetzt Steakburger verkaufen, wunderst dich, dass die Leute nicht mehr in ein scheiß Steakhouse gehen. Nee, das ist eher so, wie wenn es bei dir 10 Jahre lang das gleiche Steak gibt und dann gibt es auf einmal ein anderes Steakhouse, wo dann vielleicht ein paar mehr Varianten hat und so und die Leute gehen dann dahin, um mal was Neues auszuprobieren, weißt du? Wenn wir nicht so Einheitsmedien hätten, die alle über dieselbe Scheiße berichten, dann wäre doch ein Breitbart überhaupt keine Gefahr. Ja, ich würde vor allen Dingen sogar fast sagen, es gibt dieses eine Steakhouse, wo nur Tofu-Steak verkauft wird und dann sagt einer hier, ich will auch nochmal richtiges Steak verkaufen und dann heißt es so irgend so diese tierhassende Mörderbande. Da muss der Gesetzgeber ran. Ja, Kühe sind in Indien heilig, das sind Faschisten. Ja, genau. Und jetzt achtet hier mal auf die Musik. Und sehr viel aushalten müssen als Gesellschaft. Realität und Breitbart-Realität. Welches Bild bekommen wir? Ein extremes. Alles, was dagegen spricht, wird ausgeblendet. Das nächste Ziel von Breitbart, sagen Beobachter, mit diesen Bildern deutsche Wahlen beeinflussen. Bom. Das ist so wie die Hitler-Dokus, wie wenn Hitler auftaucht und da kommt immer so ein brummender, unheilvoller Ton im Hintergrund, weißt du? Und dann geht er kurz in Zeitlupe. Ganz genau, in Schwarz-Weiß Zeitlupe und dann, weißt du? Also, hat man nicht gesagt, dass man vor Brexit nicht darüber reden möchte, dass wir bald auch eine europäische Armee haben und man das nicht in der Öffentlichkeit breit treten wollte, wenn man Angst hatte, dass es die Wahl beeinflusst? Das ist ja fast wie, wenn man einfach Nachrichten verschweigt, um Wahlen in Nachbarländern nicht zu beeinflussen. Ja, also ich weiß nicht. Also weißt du, das ist das, was ich meine. Das ist halt so, alles, was jetzt über Breitbart gesagt worden ist, ist halt auch wahr über Tagesschau und über Spiegel. Also, ja. Also von den Methoden her. Also es ist ja, aber da hatte ich in der letzten Woche so ein paar Diskussionen auf Twitter zu dem Thema und die Leute verstehen es einfach nicht. Also für die ist Breitbart, also ich glaube für diese Indoktrinierten ist Breitbart schon so böse. Ja, Stormfront, ne? Ja, ja, du kommst dann nicht mehr mit Argumentationen. Ich habe ja dann auch gesagt, hier American Anti-Defamation League, dass der Alun Bukhari da arbeitet, das ist halt noch diverse andere, ja, ich weiß auch, hier mein bester Freund ist Türke und deswegen bla bla bla, so diese üblichen von oben runter und auch wieder extrem arrogant. Ich habe hier mit einem anderen Kollegen hier, Stulle, auf Twitter, Grüße an den, mit einem von den Heinis eine Stunde diskutiert und danach hat er uns beide einfach geblockt, obwohl wir uns echt Mühe gegeben haben. Wirklich, also wir sind sehr, sehr freundlich geblieben und haben immer wieder nur mit Argumenten gesagt, nee, das stimmt so nicht, das stimmt auch nicht. Aber am Ende haben wir ihn so sehr gehasst. Wir haben rumgeschrien auf Twitter, dass er uns blocken musste. Herzlich gelacht. Also das, ich glaube, Breitbart ist schon verbrannt in den Köpfen von zumindest den Leuten, die diesen Medien uneingeschränkt Glauben schenken, leider. Ja, und ich glaube, deswegen haben die das halt auch gemacht, weil die das gerne so haben möchten. Also die wollen halt nicht, dass jetzt einer kommt und sagt, so ja, dieser ganze Feminismus-Kram ist Unfug und so und das alles mal hinterfragt. Also wir haben ja schon alleine erlebt, wie so ein Richter am Bundesgerichtshof irgendwie als Frauenfeind dann da tituliert wird, weil er eine andere Ansicht hat. Eine gut begründete, professionell begründete Ansicht. Und, ja, aber das ist ja, du kannst ja da nicht mehr mit irgendwelchen Fakten kommen oder mit irgendwelchen, weiß ich nicht. Das ist ja mittlerweile eine Glaubensfrage. Glaubst du, der Feminismus ist scheiße oder nicht? Ja, und ich glaube, die wissen es auch, dass es Quatsch ist teilweise, weil ansonsten brauchen sie ja da nicht so gegen vorgehen. Dieses ganze Gerede von wegen, aber wir haben die besseren Argumente und so, was ich auch immer ständig höre, genauso wie, ja, die anderen leben alle in der Filterblase. Na, das ist leeres Brabbel. Das Lustigste daran ist eigentlich, dass ich Breitbart überhaupt nicht konsumiere. Ich habe das konsumiert, als Milo über Gamergate geschrieben hat und ich habe hier und da auch mal ein Bukhari gelesen. Aha. Also genauso geht es mir auch. Also ich war auch schon seit, das letzte Mal, dass ich auf der Seite war, war nochmal nachzugucken, weil ich schon dachte, ich könnte mich selber falsch erinnern, dass die dieses Breitbart Jerusalem da haben. Und das war der letzte Grund, warum ich die Seite besucht habe. Und davor weiß ich gar nicht mehr, wann zum letzten Mal, vom Jahr oder so, glaube ich. Ich bin hier eigentlich nur sozusagen, um die zu verteidigen, weil ich einfach da das gleiche Muster sehe wieder. Da soll einfach also eine Denkweise geächtet werden. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so der Breitbart-Fan, aber ich finde einfach, es fehlt an Alternativen. Und deswegen begrüße ich das, wenn man mit einer anderen Meinung herkommt. Ob die jetzt falsch ist oder nicht, kann man ja dann noch sehen. Aber im Endeffekt geht es mir einfach nur um die Auswahl, die nötig ist. Es tut auch der Debatte gut, viele verschiedene Blickwinkel zu haben. Also es hilft doch, eine gute Politik zu haben, wenn du viele verschiedene politische Strömungen auch in den Medien vertreten hast. Das hilft doch der Demokratie. Ja, genau. Also ich verstehe es nicht. Also Konservative haben ja auch ein Recht darauf, irgendwie vielleicht eine Zeitung zu lesen, die ein bisschen mehr konservativ ist. Also wir verbieten ja auch nicht die Taz. Also keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja jetzt de facto sowas wie eine gesteuerte Demokratie, die von einem Elitenkonsens über Parteien hinweg bestimmt wird. Also das ist ja nicht mehr die Demokratie, die wir in den 70er, 80er, 90er Jahren hatten, wo es auch noch die klaren Lager gab. Und dementsprechend haben sich halt auch die Medien zu so einer Suppe zusammengeschlossen, genau wie es die großen Parteien getan haben. Ich habe heute erst wieder historische Bundestagsdebatte gesehen mit Helmut Kohl, wo es um diese ganzen RAF-Antiterror-Geschichten ging. Und die haben sich da richtig gefetzt. Ne? Also heutzutage ist es undenkbar. Sie haben sich die schlimmsten Vorwürfe gemacht, da mitten im Parlament. Naja, es wird dann wahrscheinlich noch wieder kommen, wenn die AfD dann erstmal drin ist. Aber da wird es richtig kindisch dann wahrscheinlich. Ja, da werden dann irgendwelche AfD-Anträge abgelehnt, nur um dann mit ähnlichem Wortlaut zwei Tage später irgendwie abgesegnet zu werden oder so. Ja, das ist ja Standard, ne? Aber das glaube ich auch noch nicht mal, weil die Sachen dann, denke ich mal, die da beantragen werden, doch schon weit genug weg sein werden von dem, den die anderen meinen. Aber ich meine eher so Sachen wie diese Gauland-Geschichte, wo dann da irgendwie mit Boateng, dieser eine CDU-Mann da ganz aufrecht mit Boateng-T-Shirt da irgendwie dann erschienen ist in dem in dem Landtag da und so ein Kram. Und das müsste dann wahrscheinlich im Bundestag auch haben. So das Virtual Signaling wird dann da kein Ende finden. Wir werden dann alle zeigen, was für aufrechte Leute sie sind, nicht so wie die bösen Nazis und so ein Kram. Und das, denke ich mal, werden dann die 4 Jahre werden, wenn es nicht vorher zerbricht, was auch immer da für eine Koalition kommt. Schauen wir mal. Ja, was war dieses hier, Bundestagswahlkampf? Ich sehe gerade gar nichts. Jemand hatte den Trump-Narrativ sozusagen übernommen und auf Schulz angewendet und tut Memes darüber posten. Nach dem Motto, der Gottkanzler und der Schulz-Train ist unstoppable und wir versuchen sozusagen mit einem ähnlichen Narrativ aus der Internetkultur, die es über den Trump gab, den Schulz ins Kanzleramt zu mimen. Ja, also ja, darum geht es. Also. Und die sagen, dass das ein Bot ist und es ein Social-Bot ist und es mal aufpassen muss. Ja, das muss ja auch auf jeden Fall funktionieren eigentlich, ne? Weil ich meine, wir haben ja gerade gemerkt, wie unglaublich überzeugend sowas ist. Ja, also. Wie man seit Tagen erzählt. Also das ist auf gar keinen Fall eine Sache, über die alle Leute lachen. Und sich da nichts draus machen. Sondern das wird auf jeden Fall, also er ist quasi schon Bundeskanzler. Ich glaube, die Merkel kann schon mal sein Bild aufhängen. Ja. Und dem Schulzismus schwören. So schnell geht das mit dem, wie haben wir es genannt? Ach, Dings. Jetzt ist weg, verdammt. Zu lange gewartet. Rassismusvorwurf. 14-Jährige beschuldigt Straßenbahnfahrer zu Unrecht. Er hat ihren Döner gegessen in der Bahn und dann kam ein Kontrolleur und dann meinte der, das ist doof. Und dann meinte sie, absoluter Rahmen, ich werde hier rausgeworfen, weil ich ein Kopftuch trage. Dabei hat er es hier noch nicht mal mehr rausgeworfen, sondern meinte so, hey, geh nach draußen, um deinen Döner zu essen. Nach mehrmaliger Aufforderung, nicht den Döner in der scheiß Bahn zu essen. Und keine Ahnung, das ist halt, weißt du, das 14-Jährige oder 15-Jährige, 13-Jährige dummes Gewäsch raushauen, um sich vor Verantwortung zu drücken. Wow, wer hätte das vorhersehen können? Aber nein, ja, man muss vorher natürlich mal hier an den Bahntypi, dass ich mit Besoffenen und mit Leuten, die die Fahrkarte nicht zahlen wollen, rumstreiten muss, den erstmal wie Sau durchs deutschlandweite Dorf treiben und rufen, ah, hier wo, läuft ein Rassist, der ist ein schlechter Mensch, guckt euch ihn an. Weißt du, das ist so... Warum ich ja überhaupt halt erst drauf gekommen bin, war ein Tweet von Spiegel Online, vor 3 Tage vor dieser Nachricht hier. Busfahrer in Berlin soll Mädchen wegen Kopftuch aus Bus geworfen haben. Und da ist mir halt eingefallen, wie das im Januar war, als mir alle erzählt haben, man müsse Dinge erst prüfen, man dürfe nicht den falschen Leuten in die Hände spielen, etc. pp. Aber das ist völlig egal, sobald es halt in diese Richtung geht. Dann wird das einfach rausgehauen. Da ist wahrscheinlich ein Rassist in Berlin unterwegs. Genau. Auch noch mit Einschränkungen, ja, soll in dem Ding drin. Da hast du dann deine Arbeit nicht gemacht. Also soll will ich nicht lesen. Ich will das lesen, dass du bei der BVG nachgefragt hast, und was Sache ist, aber ich will nicht lesen, jemand soll das und das gemacht haben. Wenn du dich auf so ein moralisches Podest stellst, die hatten ja extra, das hatte ich glaube ich auch mal im Stream, so eine Anzeigenserie, Spiegel, die Fact-Checker. Wir haben extra Leute hier, die jede Nachricht beleuchten und von unten und von oben angucken und so. Ja, von wegen. Ja, die haben da so eine Schablone und die legen sie da drüber und wenn das alles passt, dann wird es gedruckt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie soll denn das überhaupt gehen als Rassist in Berlin? Also wenn man da alle Leute rauswerfen würde, die Kopftuch tragen. Ich meine, selbst wenn in Hannover als Busfahrer alle Leute rauswerfen würdest, die Kopftuch tragen, dann wäre das auf jeden Fall keine obskure Einzelgeschichte, sondern dann gäbe es da auf jeden Fall... Nein, das ist ja, weißt du, das ist viel schlimmer. Er ist ein versteckter Rassist und dann hat er seine Maske fallen lassen und wir müssen uns in Acht nehmen, denn jeder könnte einer sein, weißt du? Nur das eine Kopftuch oder wie? Das war 1:4. Ja, das war der Tropfen, der das braune Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, wahrscheinlich ist der Typ nicht nur Rassist, sondern hat auch noch irgendwie hier so einen Tick oder so und muss alle immer ungerade zahlen oder so. Wahrscheinlich war das einfach eine ungerade Zahl an Kopftüchern in seinem Bus. Du musst da eine gehen halt. Genau. Du bist das 17. Kopftuch, raus! Döner kannst du mitnehmen. Genau. In der Witz ist, sie wurde halt auch noch nicht mal mehr irgendwie aus dem Bus aus der Bahn rausgeworfen. Ja. Ich meine, keine Ahnung, weißt du, als Ticketkontrolleur, das ist schon ein gammeliger Job. Ja. Du, weißt du, du hast dann irgendwelche Besoffenen oder irgendwelche Leute, die mit dir anfangen zu diskutieren, wenn sie keine Fahrkarte haben. Und das ist ja auch so, dass immer mehr Leute also wirklich Gewalt gegen so Kontrolleure und auch gegen Bahnpersonal anwenden. Und dann muss da dann jetzt groß rumrufen, na, schaut hier, ein Rassist. Das ist so... Ja, das ist halt ein effektives Mittel geworden, um Leute in so eine... So zu entmachten einfach, weißt du, dass da von denen auch nichts mehr kommt, weißt du? Wenn du einmal als Rassist gebrannt bist, wie willst du dich dann noch wehren? Wie geht das? Ja. Und auf Dauer tut es aber sozusagen die Anschuldigungen, wirklicher Rassist zu sein, die wird halt immer schwächer. Und dann kannst du halt irgendwann dann auch wieder die normalen Rassisten in der Öffentlichkeit sehen. Das ist das, was bei rumkommt. Also, ja, Schlüsselwort kultursensibel. Wir brauchen eine Migrantenpartei. Ha, da ist er ja jetzt. Super. Damit dann bald der Islam hier Politik macht. Oh, das wird vielen meiner Follower gefallen. Also, das ist ein ganz bitteres Ding auch. Also da kommen jetzt ein paar Sachen, die richtig wehtun. Also das ist eine Partei, die tritt in den Niederlanden schon an, ist aber europaweit geplant, heißt okay, Denk. Gut, ja. So, gewöhn dich dran, ist schon mal der Slogan. Also den haben wir ja auch schon von diesem Heisnern Kasim gehört, zum Beispiel vom Spiegel. Ne? Gewöhnt euch dran, wir übernehmen das hier und so. Das finde ich schon mal super. Das ist nämlich genau der Punkt. Also hier, da hat die eine YouTuberin aus den Niederlanden, die Griffix, die hat da schon mal ein Video drüber gemacht, über die über die zwei Heinis. Also das waren halt so zwei, die da irgendwie mit ihren Sachen angeeckt sind bei den Sozialdemokraten. Und die haben quasi ihre Mandate von den Sozialdemokraten mitgenommen. Also der einzige Grund, warum diese Partei im Moment quasi da vertreten ist, ist die, dass diese Leute eigentlich gewählt waren als Sozialdemokraten. Und diese Partei ist quasi noch bei keiner Wahl angetreten. Und die rechnen denen auch keine Chancen aus. Aber es weiß halt keiner, wie viele von irgendwelchen Migranten die da jetzt aktivieren können, um für die zu stimmen. Ja, wir brauchen da eine Rassismus-Files und ein Ministerium für Diversität. Genau, jetzt kommen nämlich die Forderungen. Die Niederlande brauchen eine neue Balance und deshalb möchte man, wie heißt das Ministerium? Das kommt, glaube ich, jetzt hier unten dann irgendwo. Ein Ministerium für interkulturelles Zusammenleben oder irgend so ein Scheiß. Grauenhaft. Hier, gesetzliche Migrantenquote von 10% in allen Betrieben, Behörden, in Vorständen von Konzernen natürlich. Ja. Finde ich gut. Ministerium für gegenseitige Akzeptanz. Das muss neu geschaffen werden in den Niederlanden. Und das soll streng darüber wachen, dass den Hinzugekommenen nicht so viel abverlangt wird. Finde ich gut. Also ich frage mich auch immer, also das mag jetzt sich vielleicht hart anhören, aber die Deutschen, die hatten doch hier die Umerziehung durch die Alliierten, ja, noch so Umerziehungscamp nach dem Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus aus den Deutschen rauszuholen. Ich frage mich, warum wir, wenn wir jetzt Flüchtlinge aus Syrien haben oder aus Afghanistan, warum die keinen Umerziehungskurs bekommen, damit man diesen Dschihad-Kram und so aus denen rausbekommt. Warum wir einen Toleranzkurs brauchen und ein Ministerium für gegenseitige Akzeptanz. Also die perfekt sind, genauso wie sie sind. Weil ich meine, in Syrien, ich weiß ja, dass ja da so ein Ost- und Westkonflikt ist zwischen NATO, Russland und China, dass Türkei, Saudi-Arabien, Iran auch alle Interessen in dem Land haben. Aber die grundsätzliche Motivation, warum dort unten Leute mit Waffen sich gegenüberstehen, hat ja auch sehr viel mit muslimischem Glauben zu tun. Also einmal der IS, der relativ muslimisch ist, was sich Islamischer Staat nennt und aus Muslim rekrutiert. Und auf der anderen Seite dann auch gemäßigte dschihadistische Rebellen, die gegen Assad vorgehen. Und ich frage mich persönlich, warum haben die keine Umerziehung? Oder war das dann damals bei den Deutschen nicht in Ordnung, dass man Umerziehung gemacht hat? Oder warum macht man das bei denen nicht? Das verstehe ich nicht. Warum guckt man sich das an? Die Deutschen waren weiß, die sind nicht weiß. Ja, also weißt du, weil ich... Aber die haben doch die Power da in den Gebieten, wo sie sind, also haben sie auch das Privilege. Ja, nur scheinbar. In Wahrheit haben die gar nicht die Power. Ah, okay. Ja, außerdem brauchen wir eine Rassismuspolizei mit 1000 Beamten in den Niederlanden. Die soll darüber wachen, dass es nirgendwo zu Diskriminierungen kommt. Ja, und ich kann euch schon sagen, dass die 101. Verhaftungen Muslime sind, die gegen Israel hetzen. Da würde ich 50 Euro wetten. Ja, in jedem Fall wirst also auch die Muslime, die gegen Israel hetzen oder wer auch immer, wird in einem staatlichen Rassismusregister als dubioser Staatsbürger verzeichnet. Naja, aber wenn die gegen Israel hetzen, ist das dann nur Kritik an Israel. Das ist ja kein Rassismus. Das ist so fucking Orwellian, dass mir schlecht wird, ey. Ein Rassismusregister, in dem man als dubioser Staatsbürger verzeichnet wird. Wird in dem Rassismusregister auch eingetragen, welche Rasse ich habe? Ja. Alter Schwede, ey. Und bitte Intelligenzquotient auch ein Rassismus. Eine Bezeichnung der Bevölkerung als autochtone, ansässige und allochtone, fremdstämmige Bürger, wie dies in der niederländische Sprachgebrauch kennt, wird verboten. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir brauchen die Partei. Die würde ich wählen. Keine Ahnung. Ich weißt du, und dann, weißt du, also für mich ist sowas, schleichende Islamisierung, sozusagen liberale Werte verwenden, um politische Sachen durchzusetzen, die, ich weiß nicht, als Ziel haben, die Länder zu destabilisieren, in denen das gemacht wird. Also, weißt du, keine Ahnung. Standard im Westen mittlerweile. Also dieses Ganze alles so hindrehen, als wäre es ein Menschenrecht, Und dann irgendwie behaupten, dass man die dann prügelt, die gegen diese Menschenrechte verstoßen. Das sieht man ja jetzt überall. Ja, und warum ist das möglich? Ja. Weil man halt eben weil die Leute ein falsches das halt Maß glauben, an Toleranz predigt. Weil halt jeder gleich ein Rassist ist, der das in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Ne? Ja, wenn einer ankommt und sagt, hier, ich bin Opfer, helft mir mal, dann ist es halt glaubwürdig für die meisten Leute. Erstmal zumindest. Ja. Ja, da hat die Leonie mir noch einen interessanten Link geschickt hier. Da, ich gucke mir gerade die Wikipedia-Seite des Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit an. Ja. Das hört sich schon richtig gut an. Erzähl mir mehr. Das ist auch richtig gut. Also, was einem vor allem hier ins Auge fällt, ist der Satz, die Partei wird von verschiedenen Beobachtern als Ableger der von Recep Tayyip Erdogan angeführten türkischen Regierungspartei AKP eingeschätzt. Und die behaupten halt eben, dass sie, also sie wurden 2010 in Köln gegründet, sind noch eine Kleinpartei, ist aber eine der ersten Parteien, die von Muslimen gegründet wurden und setzen sich vor allem für die Interessen von Muslimen natürlich ein und ihre gesellschaftliche Integration in Deutschland. Ja. Partei in der Parteibezeichnung mit keinem Wort vor, aber klingt schon mal gut. Innovation ja. Und Gerechtigkeit. Finde ich auch gut. Aber das hört sich richtig progressiv an. Dann sehen wir irgendwann sehr viele Imker auf der Straße rumlaufen. Imker, ja. Ich sage immer Robot-Ninjas zu denen. Ja. Ja, aber ich bin ja auch ein Rassist. Das ist hier die Meldung, da macht die Tagesschau einen auf heute Plus. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen da wurde ja heute Plus gefragt, warum sie sich denn auf diesen Fall, ich glaube, das war in Hamburg oder so, wo da einer irgendwie angegriffen wurde mit einem Messer, warum sie das nicht berichten würden. Und da haben sie sich herausgeredet mit, naja, das ist ja nur ein lokales Ereignis und wir sind ja überregional. Und genau den gleichen Trick hat hier die Tagesschau auch abgezogen mit der Freiburg-Sache, dass sie hier gesagt haben, das hatte nur eine regionale Bedeutung. Ja, hat es eben leider nicht, denn es gab ja nicht nur die Dame, die ermordet wurde, sondern auch noch eine andere junge Frau, jung, ja gut, 30 Jahre, in, ich glaube, Ending im Kaiserstuhl. Und man vermutet da, also die Polizei hat gesagt, sie können einen Zusammenhang nicht ausschließen. Und ich finde, wenn ja einer durch die Gegend zieht und Frauen ermordet, dann ist es doch eigentlich etwas Beachtung wert, oder? Alleine wegen dem Warnfaktor. Du Rassist. Ja, was du denn zumal das ja klar ist, dass der Mensch jetzt Flüchtling hergekommen ist. Illegal, unbegleitet, ja. Dass das die Leute natürlich interessiert, ja gut, illegal. Also ich meine, diese ganzen Flüchtlinge sind ja im Prinzip jetzt alle nicht illegal gekommen. Weil ich meine, du kommst halt, du stellst deinen Antrag auf Asyl und der wird entweder bewilligt oder nicht. Und wenn du dann nicht gehst, dann bist du vielleicht illegal. Aber erstmal bist du ja nicht illegal. Und naja, jedenfalls generell halt eben die Tatsache, dass sie halt über, also halt mit dem Flüchtling halt gekommen ist. Und deswegen normalerweise halt, wenn diese Sache jetzt gewesen wäre, dann würde diese Frau jetzt auch noch leben, das muss man einfach so sagen. Und das interessiert die Leute natürlich. Und deswegen. Das Ding ist ja auch, du hast ja in der chinesischen Community, du hattest ja dann ein deutsches Mörderpärchen, was eine Chinesin umgebracht hat. Dann hattest du einen Flüchtling, der eine Chinesin vergewaltigt und umgebracht hat. Und einen Flüchtling, der eine Chinesin nur vergewaltigt hat und etwas gewirkt hat. Und bei den Chinesen, die ja dann als Facharbeiter nach Deutschland kommen, also sozusagen die in Anführungszeichen dann die guten Migranten sind, die dann sozusagen das Bruttoinlandsprodukt stärken, etc., die finden halt Deutschland nicht mehr sicher und nicht mehr, also für die ist es weniger interessant, nach Deutschland zu kommen, weil man einfach zu viele solche Fälle hat. Und das ging halt in China durch die kompletten Medien durch. Und bei uns hat es keinen Bezug zu nichts. Wenn irgendwas passiert, sei es jetzt die Chinesin, sei es jetzt hier die Frau in Freiburg, nichts hat mit nichts irgendwas zu tun. Und aber in China hast du das zum Beispiel dann halt, so die hat eine Milliarde Menschen über den Fall in Deutschland drüber. Oder dann ein Afghani dann Scheiße gebaut hat. Also. Und wegen illegal wollte ich nur nochmal sagen, also ich habe hier in regionalen Medien, das war zum Beispiel die Barsche Zeitung und das Emdinger Tor, konnte ich lesen, dass halt eben der keine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt hat, weil er halt eben schon, der war halt vorbestraft wegen Körperverletzung. Ja, und dann frage ich mich, warum schiebt man den nicht ab? Warum bleibt der? Ja. Er ist noch hier. Ja. Ja, das ist halt auch so ein Trend, ne, den man da sieht. Das ist dann heißt so nach dem Motto, ja, was interessiert uns? Also zum einen können die Leute natürlich den Rechtsweg dann gehen. Und das ist ja auch was, was man ihnen nicht verwehren kann. Aber auch so habe ich zumindest das Gefühl, dass vielerorts halt das so dargestellt wird, so nach dem Motto, ja, aber wir können doch nicht einfach sagen, dass die Leute nicht hierbleiben dürfen. Das geht doch nicht. Doch, können wir. Ja, sorry. Und ich finde, in dem Fall, wenn diese Leute gewaltbereit sind und eine Gefahr für die Zivilgesellschaft in Deutschland darstellen, dann muss man das sogar. Steinigt in der Zivilgesellschaft gesagt, unironisch. Das Ding ist halt auch, weißt du, wenn du da nicht dahinter bist als Staat, wenn sich dann sozusagen dann da Ausländer so daneben benehmen, das wirft halt auch ein schlechtes Bild für alle anderen Ausländer, die hier sind. Und es tut die Gesellschaft einfach nur aufheizen. Gut ist es nicht, wenn du einfach nur so tust, als ob da nichts wäre. Natürlich kann ich verstehen, dass jetzt hier die Medien oder dann die Politiker nicht sozusagen diese Bärenaufgabe haben wollen, wo du dann drüber sprechen musst, dass halt Afghanis dann halt hier vergewaltigen. Das heißt jetzt nicht nur Afghanis, sondern auch jemand aus Pakistan, einfach irgendwo, desto mehr muslimisch, konservativ Glauben irgendwo ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gewalt gegen Frauen angewendet wird. Das ist halt statistisch so. Ich kann verstehen, dass irgendwie Politiker das nicht unbedingt gerne breit treten wollen, aber desto länger man das ignoriert, desto schneller bekommen wir Rotherhams überall in Deutschland. Ja. Das wird halt auch wiederum die Gesellschaft aufheizen. Und wenn man dann wirklich was gegen die erstarkenden Konservativen machen möchte, so wie die Medien das immer erzählen, ja, dann berichtet mal da darüber und tut euch mal damit auseinandersetzen. Vor allem nur ist Regionalnews, weißt du? Vor allem, wenn man wirklich gegen Gewalt an Menschen konsequent vorgehen würde, dann würde man auch da in diesen Fällen ganz andere wie soll ich ganz anders handeln, ganz andere Meinung vertreten. Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Diese Flüchtlingsdebatte ist irre kompliziert und wie soll ich sagen, es fällt mir immer wieder schwer, da die richtigen Worte zu finden. Ja, und ich gehe jetzt auch schon wieder gerade diese typischen deutschen Fehler zu sagen, so, ja, ich bin ja eigentlich für Diversität, ich finde es ja nicht schlecht, wenn die da sind und hier arbeiten und konstruktiv sind und so, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die sich so schlecht verhalten, dann sollen die in die Heimat abgeschoben werden, wo vielleicht noch eine Todesstrafe gibt und so. Denn bei Vergewaltigen und Ermorden, also da, da hört bei mir der Spaß auf. Ja, das habe ich ja auch wir haben ja kurz vorher schon mal drüber geredet, diese unterschiedliche Berichterstattung in den regionalen, in den überregionalen Medien hängt halt auch mit der direkten Betroffenheit, denke ich, zusammen. Je näher die Einschläge kommen, umso eher bist du bereit, Ross und Reiter zu nennen als Journalist. So. Weil du selber dir dann halt auch Gedanken über dein direktes Umfeld machst und nicht irgendwie abstrakt über eine Zahl an Vorfällen in Deutschland oder irgendwas, was in Berlin passiert, sondern es passiert bei dir vor der Haustür und zwar schreckliche Dinge. Ja. Und du hast vielleicht eine Tochter oder du kennst irgendwie Frauen, die nachts nach der Arbeit nach Hause laufen müssen oder so. Ja? Die sich dann nur noch abholen lassen von ihrem Freund, ja genau. Naja, ich meine auch irgendwie, wenn man sich so diese Medien, die größten Medien anguckt, dann, ich weiß ja, dass ich nicht der Einzige bin, der glaubt, dass es da so einen Konsens gibt, wo dann halt eben sich alle einig sind, in welche Richtung auf welche Art und Weise Berichterstattung erfolgen sollen. So. Und bei den Regionalmedien ist es halt, weiß ich nicht, da hast du schon recht, das ist so ein bisschen, wenn man näher dran ist, dass es da eine andere Art der Berichterstattung gibt, ja, weil vielleicht kennt man die Leute ja auch zum Beispiel, ja, oder jemanden, der da lebt, ich finde, da werden die Sorgen der kleinen Menschen, also der kleinen Leute ein bisschen ernster genommen einfach, ja. Ja, aber es gibt zum Beispiel Sachen wie bei mir in Hannover ist ja die Matzak-Gruppe, betreibt die ganze Lokalpresse hier und da hat ja zum Beispiel die SPD Anteile dran über diese die SPD hat so eine Gesellschaft gegründet und diese Gesellschaft, die investiert halt Geld in verschiedene Medienhäuser. Und das ist auch nach deutschem Recht kein Problem, weil ja auch Aufgabe der Parteien ist, irgendwie, wie ist dieser Spruch, die demokratische Willensbildung voranzuführen oder so. Und damit wird das halt gerechtfertigt. Aber da musst du dich dann halt auch fragen, wie objektiv das dann ist. Also im Prinzip ist halt nicht die SPD direkt, ist halt diese Gesellschaft dazwischen. Aber ja, also wenn ich mir angucke, dass ich hier, ich folge ja auch so ein paar Lokaljournalisten bei Twitter, und als dieses Jahr die Republika war, da war irgendwie, hatten die alle dieses Republika-Logo da in ihrem Profilbild und rannten da irgendwie rum, wo ich mir auch denke, was habt ihr da verloren? Ihr seid hier Lokaljournalisten, aber das ist so irgendwie die Generation, glaube ich. Also ja. Wir müssen jetzt alles 30. So Republika, da treffen sich alle, wir wollen dazugehören, bla bla. Ja, das ist dann vielleicht eher das, was da die Qualität ist, dass man vielleicht bei so lokalen Tageszeitungen noch die Leute hat, die schon ein paar Jahrzehnte in dem Business drin sind. Und nicht nur irgendwelche, die man da einstellt, um, wie hat diese Z-Frau das da irgendwie gesagt, irgendwie nah an der Zielgruppe dran zu sein oder so. Das ist halt bei öffentlich-rechtlichen Medien, die haben sich auch jahrelang anhören müssen, dass deren Publikum zu alt ist. Und das ist ja bei denen ein Problem, weil die ja den Auftrag haben, quasi die ganze Gesellschaft anzusprechen. Und da gab es halt auch über Jahre hinweg einen Push, dass man da halt attraktiver werden muss für die jungen Leute. Und das ist dann sowas, was sich dann in diesem ganzen Funk und Neo und diesem ganzen Kram da halt eben dann äußert, den man dann probiert hat, aufgrund von diesem Druck, um dann da halt die Jüngeren anzusprechen. Und das ist meines Erachtens nach, hat das ganz stark dazu geführt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in dem Zustand sind, in dem sie sich im Moment befinden. Wenn du so Kogels und diese ganzen Frösche da irgendwie herholt. Hey, jetzt red mir nicht die Frösche kaputt. Ja, das war jetzt metaphorische Frösche. Keine I feel it, man. Nee, ihr müsst jetzt einfach mal auf Flüchtlinge zugehen. Ihr müsst mal Mutti bei Wort nehmen und das macht es mal. Ja, wobei schon im Chat, den Gedanken habe ich nämlich auch gehabt, aber im Chat der Eike Over schneller. Ja, wie geht es, wenn man auf die zugeht und dann aber eine Armlänge Abstand halten will. Ja. Ich meine, das Lustige ist halt auch, der erste Flüchtling, mit dem ich mich in Deutschland unterhalten habe, meinte zu mir, dass er Lehrer im Iran war, dass er dort studiert hat und dass er hier mehr Geld verdient. Und dass er deswegen hierher gekommen ist. Gut, es gab auch Leute aus Syrien, das will ich nicht sagen, aber es war halt schon irgendwie so lustig so, dass in den Medien sozusagen der Streit war. Nein, das sind alle Syrer und da ist niemals jemals auch nur irgendjemand von irgendwo anders her mitgekommen. Die erste Person, mit der ich spreche, ja, was geht so, ich bin aus dem Iran, also halt in Englisch, aber ja, ich fand das halt schon irgendwie lustig. Also. Ja, dass jemand zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt, dass das alle Syrer sind, oder? Ja, nein, das ist ja auch Leute, das geglaubt haben. Meinst du? Ja, definitiv. Auch genug Leute, die das heute noch glauben, dass ja größtenteils alles Syrer waren und überhaupt alles Flüchtlinge, keine Migranten. Also liest ja allein den wirren Scheiß, den manche Leute uns hier in unsere Kommentare schreiben. Ich meine, meine Frau meinte halt auch zu mir, sie hat so viel machen müssen, damit sie hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Weißt du, musst Sprachkenntnisse vorweisen, du musst ein bestimmtes Einkommen haben, du darfst nicht gegen das Gesetz verstoßen, etc., etc. Also du musst einen Haufen Sachen musst du zusammenbekommen, sozusagen, um die permanente Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und dann sagst du, hier... Deine Frau ist auch eher so eingewandert, will ich jetzt mal sagen. Oder das ist ja nicht, dass sie irgendwie aus dem Kriegsland flüchten musste oder das behauptet hat, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, schon, aber dieses zu sagen, ich bin Flüchtling und dann aber halt irgendwie aus dem Iran zu sein und dann nichts zu haben, wovor du wirklich geflüchtet hast, außer halt, dass du ein besseres Leben haben möchtest und mehr Einkommen. Da meinte sie, für sowas hat sie halt auch gar kein Verständnis. Weil sie hat dann sich sehr viele Jahre stark anstrengen müssen, um die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und dann kommt auf der anderen Seite, ja, wir haben jetzt die neuen Deutschen und wir haben Menschen geschenkt bekommen und wir wissen ja nicht, ob die jetzt bleiben oder nicht bleiben. Und wir brauchen Integrationskurse. Also Integrationskurs hat meine Frau nicht bekommen, aber sie bezahlt mit ihren Steuern den Integrationskurs von, weiß nicht, von Leuten aus dem Iran, die Lehramt studieren und mehr Gehalt haben wollen. Also das ist halt... Ja, das würde jetzt sogar schon passen mit deiner Frau als Flüchtling, weil mittlerweile ist es ja auch schon so, dass man alles als Flucht zu verstehen hat, wo die Leute sich nicht komplett frei entfalten können, ne? Also ich erinnere an den Chinesen, der durch Zufall in das Flüchtlingsheim geraten ist, obwohl er eigentlich eine Tour durch Europa machen wollte. Ich meine jetzt eher so Sachen wie, dass man sagt so, ja, was die Kirche ja gerne macht, von wegen, ja, wir nehmen die ganzen Leute hier auf, die hat das alles Christen, so, die können ja nicht zurück in ihr Land, da werden Christen verfolgt und so. Dabei ist das ja nichts, was man den Leuten jetzt ansehen würde oder wofür sie ihr Leben jetzt groß umstellen müssten. Dass sie jetzt irgendwie diese Ansichten haben. Ich meine, klar, das wird da nicht geduldet, aber es ist ja jetzt auch nicht schwer, da über die Runden dann zu kommen mit diesen Überzeugungen halt, wenn die jetzt überhaupt haben. Also ich bezweifle das sehr stark, dass diese ganzen Leute, die alle hierher kommen, und weil die wissen ja genau, wie das Spiel gespielt wird. Und meine Nachbarin hat mir das auch schon gesagt, dass das in ihren Netzwerken, die ist ja auch Iranerin, dass das da die Leute halt wissen, dass wenn du nach Deutschland, wenn du hier bleiben willst, dann musst du auf diesen Knopf halt drücken, von wegen so, ja, ich bin ein Christ jetzt hier plötzlich geworden, so, und ich werde verfolgt, und dann kommen hier, ne, und unsere super tollen Institutionen von der Kirche und sagen, ja, wir müssen dir helfen, weil das ist ja überhaupt das größte Problem aller Zeiten, dass die Christen verfolgt werden. Und damit hast du eigentlich dein Bleiberecht schon gesichert. Und das kann es echt nicht sein. Also, mir leid, bei allem Verständnis, was ich dafür habe, dass die Leute, also wenn sie jetzt wirklich diese Überzeugung haben, die dann da nicht ausleben können in ihrem Land, aber verglichen mit anderen Dingen, konkreten politischen Verfolgungen, dass die Leute da wissen, dass sie irgendwie umgebracht werden oder so, ist das echt nicht die gleiche Sache. Und genauso wie, ja, aber es sind ja auch viele Facharbeiter dabei, von denen wir profitieren können, da muss man dann auch mal sagen, naja, aber brauchen die Länder, wo die herkommen, die Facharbeiter nicht irgendwie nötiger als wir hier? Also der irakische Innenminister, der hat in Deutschland angerufen und meinte ganz verzweifelt am Anfang von der Flüchtlingskrise, ihr könnt mir denn nicht die ganzen guten Arbeiter wegnehmen, bitte macht das nicht, bitte hört auf damit. Sobald wir ISIS besiegt haben, müssen wir das Land wieder aufbauen, wie sollen wir das hinbekommen? Bitte nehmt mir meine guten Arbeiter nicht weg. Also, weißt du, ist es wirklich passiert oder war das ein Witz? Nein, es ist wirklich passiert. Oh, okay. Ja. Hier, Green Bonds, new study shows extraordinary growth in signals potential in financing Europe's climate and environmental goals. Der freie Markt wird schon richten. Das ist immer so ein Argument, ob das dann wahr ist oder nicht. In dem Fall war es zum Teil wahr. Also halt hier so grüne Energie und so, und dass das halt im Spekulationsmarkt viel gebracht hat und dass Leute gerne rein investiert haben. Das war es auch schon. Also wer sich es genauer durchlesen will, Links kommen irgendwann mal jetzt wieder. Jetzt bitte nochmal für LKW-Fahrer. Der freie Markt war in der Lage zu regulieren, dass man nicht nur die Umwelt zerstört und dass man, wenn man grüne Bonds anbietet, also sozusagen so ein Investmentpaket, wo du dann in Forschung oder in den Aufbau von alternativen Energien Geld investieren kannst, dass diese Warte, das sind ja noch mehr Worte als vorher. Planeten retten geht auch mit Aktien und mit freiem Markt, so in etwa. Nein, ich habe schon gerafft, alles klar, ich wollte nur Shit posten. Alle wollen Geld verdienen, Schäkel. Ja, sag das doch gleich. Ja. Grüne Schäkel. Ja, wortwörtlich. In Italien gibt es ein Referendum. Italien hat im Geiste von Benito Mussolini relativ starke Aufteilung von der Macht der gewählten Regierung konstitutionell verankert. Und man sagt schon sehr lange, dass diese starke Aufteilung der Macht dazu führt, dass wenn jemand gewählt wird, dass er kaum politisch was umsetzen kann. Und die Italiener, die haben heute bis um 18 Uhr abgestimmt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ob sie jetzt ein Referendum annehmen oder ablehnen wollen, was sozusagen der gewählten Regierung mehr Macht verschafft. Und während Umfrageergebnisse über das Referendum mit Nein rausgekommen sind, sind die Staatsanleihen von Italien, also der Zinsaufschlag, stark nach oben gegangen. Und sozusagen ein Nein wird gewertet als ein Stück weit Nein zu Euro und Nein zu Europa und Nein zu, also als sozusagen als Sieg für die Populisten. Wobei halt in Italien, also Frankreich hat mehr Macht für den gewählten Präsidenten, für die gewählte Regierung, und dort sieht es mit der Wirtschaft jetzt auch nicht so gut aus. Deutschland hat einen Bundespräsidenten, der nur repräsentativ ist, dort funktioniert die Wirtschaft. Also für Reform brauchst du nicht unbedingt mehr Macht unter der gewählten Regierung in Italien, und irgendwie ist sehr fragwürdig, ob es durchkommt oder ob es abgelehnt wird. Und ich persönlich, also wenn du reformieren möchtest, dann brauchst du nicht mehr Macht in wenigeren Händen. Du kannst auch einfach Reform machen. Tatsächlich hat Italien mehr Gesetze verabschiedet wie Deutschland seit der Gründung. Und ja, aber je nachdem, was da rauskommt, wird am Montag ein bisschen die Börse nach unten gehen oder nach oben gehen. Und aber ein politischer Schwanker auf den Finanzmärkten ist eh nur ein sehr kurzer Wandel. Und im Endeffekt, ja, kommt da nicht viel bei rum. Ja, das waren die Wirtschaftsnachrichten. Ja, die hier, das, die Studie Freedom to Publish Opinion Polls, das ist wie kurz vorher man noch erzählen darf, also man Polling machen darf, wie man bei einem Referendum zum Beispiel in Bezug auf Italien abstimmen würde. Dann hat Italien zum Beispiel mehr als 2 Wochen vor der Wahl darf man nicht mehr veröffentlichen, für was man abstimmt, weil es ja dann die Wahl zu stark beeinflusst, bei der Debatte nicht hilft. Und deswegen geht man dort mit, zum Beispiel, man hat ein Pferderennen und dann hat man 2 verschiedene Pferde, die dann halt für Yes or No stehen. Und damit tut man das halt umgehen. Und an sich hier die Studie, also ich fand es nur interessant, dass sich da einer die Mühe gemacht hat, das alles zusammenzutragen. Ja. Ist hier irgendwas Interessantes noch drin, wo wir hin müssen, oder? Nee, das war es auch schon. Ich wollte es nur erwähnt haben. Wir brauchen mehr Geld für Aleppo. Cost reasons. Nein, Aleppo wird immer noch umkämpft. Die Stadt wird immer mehr ruiniert. Und man möchte jetzt das machen, was mich ja seit der Flüchtlingskrise schon die ganze Zeit stört. Vielleicht vor Ort auch Leuten helfen. Mhm. Und ich finde es eine ganz gute Idee. Also gut, er hat es da versprochen, ob er das am Ende machen kann oder nicht, das ist fragwürdig. Aber das Ding ist halt, 50 Millionen für Flüchtlinge hier oder 50 Millionen für Flüchtlinge dort machen halt humanitär ganz andere Wellen. Also, ja, was hat man damit geplant? Aufbau von Infrastruktur, Schulen, solche Geschichten oder wie? Krankenhausversorgung. Es soll auch immer wieder Krankenhäuser, die bombardiert werden, und dann brauchst du wieder neues Grundmaterial, Verbandszeug, und gehst ins nächste Gebäude, baust dort wieder ein Mini-Krankenhaus auf, und dann brauchst du wieder neue medizinische Sachen, und ja, das ist einfach ganz gut, wenn da einfach auch Medikamente und Essen durchkommt und die Leute da nicht, ja, keine Ahnung, nur humanitäre Notlagen gebracht werden, die man vermeiden könnte. Also. Oh ja. Es gibt ja so Sachen, da ärgere ich mich richtig, wenn ich sie lese, und der Artikel gehört dazu. Also Melikiak. Unglaublich, echt. Warte mal, was? Hochrangige Politiker fordern ein Ende der Political Correctness. Sie handeln damit unverschämt, undemokratisch und asozial. Das ist ja an sich schon mal, also hallo, sorry, aber... Man hört das neuerdings wieder öfter. Die Political Correctness gehöre abgeschafft. Weniger Political Correctness würde weniger Rechtsextremismus erzeugen oder wenigstens dafür sorgen, dass Wähler sich nicht von Rechtspopulisten verführen ließen. Denn das Abdriften in die Radikalität sei eine Reaktion auf Sprechtabus. Ist das so? Ist Political Correctness eine Art Gesetz, dessen Abschaffung oder Änderung fordern kann, wie es Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg tat? Und dann, also... Das Wichtige, ich scroll noch mal ein bisschen, bla bla bla. Also warum gibt es Political Correctness und wer hat das in letzter Zeit so kritisiert? Und es geht um die, um die Hierarchien und dass es von den Unis kommt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und Feibel fühlt sich vernachlässigt, während ich rede. Hier haben wir wieder die wunderbaren Menschenrechte. Genau. Aber also sie fasst das irgendwann zusammen. Ich will nicht den ganzen Blödsinn vorlesen. Ja, also hier, ja, Sarrazin, Oettinger und so weiter und so fort. Wunderbare Dinge Neger. Gesagt, die ich mag und ja, ja. Also sie fürchtet sich vor dem Untergang des humanistischen Abendlandes und muss jetzt hetzen gegenüber den Leuten, die unbequeme Fragen stellen oder unbequeme Meinungen. Da ist doch mein Satz. Political Correctness kann man weder überziehen noch übertreiben. Es sei denn, man hat genug vom Denken und von der Lust, Gleichheit unter Menschen zu schaffen. Genug davon, Vielfalt als Gleichwertigkeit zu betrachten. Wer degradierende Begriffe für schwarze Homosexuelle oder Muslime im politischen Diskurs für unverzichtbar hält, muss von vorn beginnen. Nicht diejenigen, die diesen Zivilisationssprung schon hinter sich gebracht haben, ja, müssen sich dem politisch Unkorrekten anpassen, sondern umgekehrt. Wer keine Veranlassung darin sieht, in Flüchtlingen Kriminelle zu sehen, in Muslimen eine Staatsgefahr, der muss sich nicht dafür einsetzen, dass diskutiert werden darf. Also selbst Saudi-Arabien sieht in Muslimen eine Staatsgefahr. Nur so unter uns. Also ich finde, das ist so ein dämlicher Bullshit-Artikel. Ja, sie schreibt, dass halt eben Sprache entsteht quasi im Konsens. Und wenn mehr Leute politisch korrekt sprechen, ist quasi damit auch schon wieder beschlossen, dass diese Political Correctness gebraucht wird. Und dann schreibt sie aber später, dass es Leute gibt, die halt sich nicht politisch korrekt ausdrücken. Und das wäre dann, das ist ja dann nicht natürlich, sondern abnormal. Ja, also wirklich widerspricht sie sich da am Ende ihres Artikels nochmal selbst. Da ist nicht nur der Feibel getriggert, ja. Ja. Und halt auch, es gibt niemanden Besonderen, der das bestimmen kann, was, also das muss so ein, die Political Correctness ist auch so ein selbstregulierendes System anscheinend. Das kann auch gar nicht schief gehen. Vor allen Dingen die Grenzen des Sagbaren sind längst überschritten. Also, willkommen in der Metamoderne, sage ich da nur. Ja. Mit was wurde denn was überschritten? Also irgendjemand hier fly sein. Das kann war das, jemand noch postfaktisch sagen, damit das vollständig ist? Danke, Fallen. Ja, dein Kater, der überschreitet die Grenzen des Sagbaren. Obwohl, also, da habe ich, wie war das? Wie war der Spruch? Was passiert, wenn der Postmann 2 Mark klingelt? Nee, wie war das? Mit dem Postfaktisch? Ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Ja, aber das Postfaktische wird nicht mehr ins Wedding ausgeliefert. Nee. Das Ding ist halt, dass politische Korrektheit halt eine Gesinnungsdiktatur darstellt. Und das ist, it's fascism disguised as manners and tolerance. Wie war das nochmal? Von dem Komödanten, von dem Satiriker. Faschismus getarnt als Manieren. Urfaschismus. Ja. Weil es ist halt. George Carlin hat es gesagt. Ja, George Carlin, genau. Und es stimmt halt. Also ich weiß nicht. Also ich. Mutig wäre es, wenn einer auf den Tisch hauen und sagen würde: Schluss mit dem ekelhaften, dummen und unaufgeklärten Geschwätz über die Fremden. Die Ausländer, Schwulen, Muslime oder Flüchtlinge. Den wünschen wir uns, den Mann, der mal richtig auf den Tisch haut. Ha? Ja, super Idee. Ja. Das ist eine Idee. Sind die Grenzen des Sagbaren eindeutig überschritten. Finde ich auch. Also, Frau Kidak, wenn Sie jemanden haben, der mal auf den Tisch hauen will und so, warum ziehen Sie dann eigentlich nicht in die Türkei? Die soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Ja. Kann man sicher auch neue türkische Medienmacher oder sowas machen. Und da, ja, da dann sein Ding machen. Aber der haut auf den Tisch und der zeigt es den Leuten, richtig. Ja. Wir haben eine Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz für LGBTI-Belange. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Frau ist sicher gut besoldet. Ne? Mit so einem Staatssekretärinnen-Job oder Staatssekretärs-Job oder was auch immer. Ja. Und ist jetzt die erste Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität. Vielen Dank. Gender Studies kosten Geld, euer Steuergeld. Und die haben ja auch noch Verbraucherschutz in ihrem Jugend, Frauen, Familie und so drin. Was ist denn das für ein Also man sagt ja eigentlich, desto mehr Kompetenzen du aufzählst, desto weniger bist du generell wert in dem, was du tust. Also wenn du zum Beispiel sagst, du bist, keine Ahnung, Athlet, Filmemacher und keine Ahnung, Aktivist, dann bedeutet das, dass du in all den drei Bereichen eigentlich nichts auf dem Kasten hast. Wenn ich dann lese Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, dann frage ich mich so, könnt ihr eigentlich irgendwas? Die fügen mir vielleicht so Prüfsiegel ein für Frauen und Jugend, so, damit ich als Verbraucher von Frauen... Warum nennen die das nicht Ministerium für Gemischte? Keine Ahnung. Ja, aber das ist auch schon lange Standard halt. So ein paar Ministerien werden immer irgendwie zusammengeworfen. Also zum Beispiel in Niedersachsen gibt es das Ministerium für Inneres und Sport. Finde ich auch gut. Das ist halt, keine Ahnung. Ich frage mich auch, was macht denn die gute Frau da? Also, naja, die ist Ansprechpartnerin für alle Gruppen im Bereich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente und Intersexuelle und Botschaften. Jetzt hast du es gerade weggescrollt. Naja, auf jeden Fall Botschafterin für diese Menschengruppen auch, ja, und Ansprechpartnerin. Und hier, die Diskriminierung begrenzen, bekämpfen, rechtliche Gleichstellung voranbringen und gesellschaftliche Akzeptanz fördern. Ist es dann so, dass man dann bald Xör sagen muss und die das auf den Weg bringt? Mit Sicherheit. Weil sonst ist die gesellschaftliche Akzeptanz ja gar nicht. Denk doch mal an die Menschenrechte von den armen Leuten. Vor allem finde ich das auch geil, dass man so eine Staatssekretärin, und das ist dann wahrscheinlich die erste, die dann ihre Berichte reinschreibt, es gibt eine strukturelle Benachteiligung. Mit freundlichen Grüßen die Staatssekretärin, die zuständig ist für diese ganzen Gruppen, für die Anerkennung. Oder was? Ich weiß in dem Moment einfach nicht so genau, was ich davon halten muss. Wenn ich jetzt so meinem normalen Lebenswandel nachgehe und ich bin jetzt, sagen wir, ein Intersex, Demigender, Bisexueller und dann werde ich gefeuert und dann bekomme ich nach einer Weile Hartz IV und ich finde keinen Job mehr und ich muss dann eine scheiß Arbeit annehmen, die ich nicht machen möchte. Dann frage ich mich, war ich jetzt durch meine spezielle Identität sondergetriggert und sonderbenachteiligt, weil ich keine Ahnung, was mir auch immer nicht mehr leisten kann. Also wo tut sich denn sozusagen die Hauptprobleme im Leben von LGBTQIP von dem von den Cis-Menschen unterscheiden? Also wo ist denn da der genaue Unterschied? Also, die systematische Benachteiligung. Aber interessant, dass sie hier Weltanschauungen mit einbringt. Das lassen die meisten Leute ja unter den Tisch fallen. Naja, das ist aber der Wortlaut quasi aus dem Antidiskriminierungs... Weltanschauung. Warum diskriminieren wir gegen Wendländer und Reichsbürger? Ja, eben. Genauso wie das Gleiche mit... Also das passt nicht rein in diese Liste. Das ist aber leider... Überall steht das schon drin. Ja, aber eigentlich gehört es doch rein. Weil... Das sagt ja eigentlich doch genau das, was wir sagen. Lass doch auch bitte die Leute in Ruhe, die was anderes denken als ihr. Und die Welt anders sehen als ihr. Ihr könnt die nicht kriminalisieren oder alle als Nazis halt immer nur verschreien. Ja, aber ich meine, die drehen das ja um. Die sagen ja dann quasi halt eben, dass das jetzt alles geschützte Gruppen sind. Und diesen Schutz hat halt so eine Ideologie nicht verdient. Werden dann bald die Reichsbürger von der Polizei vor der Polizei beschützt? Nein. Die ist doch nicht zuständig für die. ich keine Ahnung, Alter. Das hat ja mit Vielfalt nichts zu tun, ne? Aber der Landesaktionsplan Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen, der bietet eine gute Struktur, um die verschiedenen Lebensbereiche in den Blick zu nehmen. Ist das nicht viel wichtiger als das, was wir hier reden? Ja. Ja, jetzt wisst ihr nichts mehr. Ja. Mhm. Aber das Landes, das Queer-Net Rheinland-Pfalz lobt die Landesregierung dafür. Super. Ja. Die Tabakindustrie würde auch loben, wenn die Tabaksteuer gesenkt wird. Niemals. Dass ein Rauch als Staatssekretär für Raucherbelange gäbe. Niemals. Oh. Ja, Flashback hatte ich diese Woche, als ich das gesehen habe. Jetzt Lee Alexander. Die Jüngeren unter euch erinnern sich nicht mehr. Er ist eine gute alte Bekannte aus der Gamergate-Zeit. Der Name fiel sogar kurz vorhin schon mal während des Matt Lees-Artikels. die Dame hat damals einen der ersten Artikel geschrieben über aus der Reihe die Spieler sind tot, Gamers are dead. In ihrem gab es jede Menge unflätige Behauptungen und Stereotype. Und dann irgendwann hat sie die Schnauze voll gehabt davon, dass die Gamer immer gesagt haben, Lee, du redest doch nur Scheiße, du bist doch wieder betrunken. Und hat gesagt, ich schreibe nie wieder über Games. Nie wieder. Und das hat sie sich auch bisher, glaube ich, dran gehalten. Aber sie hat halt was Neues gefunden, nämlich Fernsehserien. Also für alle von euch da draußen, die Fernsehserien mögen, wundert euch nicht, wenn demnächst irgendwie Kulturkritiker auftauchen, die das Rollenverhalten genauer untersuchen wollen und solche Sachen. Außerdem war das ja die, wo bei diesem Leak vom Guardian rausgekommen ist, dass sie da damals gesagt haben, so ja, hier Gamergate, beschäftigt euch damit nicht. Da kommt bald Lee Alexander, die sagt euch, was ihr davon zu halten habt. Mhm. Ja, die gleiche Lee Alexander, die auch auf Twitter Leuten gesagt hat, hier red lieber nicht so weiter, weil ich bin das Games-Business, ich bin ein Megafon und ein aufstrebender Spieleentwickler wie dich, den fress ich zum Frühstück, wenn es sein muss. Ja. Lee who? Genau. Also hier geht es um Westworld und dass halt da irgendwie auch jemand wieder zu klischee-mäßig gut und männlich und Power-Fantasy dargestellt wird. Ich gucke die Serie nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie mir die alten Filme verdirbt und die sind sehr nah an meinem Herz, Westworld und Future World. Aber ja, also es geht hier um das Gleiche, worum es auch bei den Gamers Are Dead-Artikeln ging. Also es muss jetzt aufhören, dass diese Erfahrungen in Fernsehserien auf 18 bis 24 Jahre alte Jungs zugeschnitten werden, die am Ende noch weiß sind. Ja. Und dass da am Ende auch noch grauhaarige Investoren mit zu entscheiden haben, die sicher auch weiße Männer sind und heterosexuelle und so weiter und so fort. Ja. Ja, unfassbar. Ey. Und dann schreibe ja nicht mehr über Videogames, aber ich habe mal, ich kann so sehen, wie sie ihre Haare nach hinten schnickt, wenn sie das in einem Vortrag sagt. Ach, ja, also jetzt sagt sie halt, jetzt müssen sich die Serienmacher mal drauf einstellen, dass das alles diverser werden muss, mehr Frauen, mehr LGBTQ+, I, K, V, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Ja. Also dasselbe Lied. Dasselbe in grün. Also sie haben schon gemerkt, dass bei Spielen halt der Granit irgendwie ungewöhnlich hart ist. Aber sie gucken halt überall, wo eine Subkultur oder ein Teilbereich von Kultur, wenn der nur aus Sandstein ist, dann wird gnadenlos modelliert. Also ja, ich finde es halt traurig, dass die Scheiße also immer noch irgendwie veröffentlicht wird und dass die Scheiße immer noch gelesen wird. Ja, vor allem, ich meine, wenn ihr Serienfans seid und es gibt ja viele Leute, die haben so eine Serie, die sie gerne gucken, muss ja nicht unbedingt Game of Thrones sein, auch was Unbekannteres, lasst euch diese Scheiße nicht erzählen. Es gibt so eine riesige Auswahl an In the Flesh, da geht es um einen untoten Zombie, der wieder der sein Bewusstsein wieder erlangt und versucht, sich ins normale Leben zu integrieren, ja, obwohl er früher Menschen gegessen hat, woran er sehr, sehr nagt. Es gibt, keine Ahnung, True Blood. Ja. Oh, das war unbewusst. Aber egal, es gibt True Blood, wo dann halt irgendwie schwuler Schamane, blondhaarige Tussi darin berät, wie sie mit ihrem Vampirfreund umgehen muss und so. Ja, also wie gesagt, schluck diesen Scheiß nicht. Ja, das ist Bullshit. Mal wieder. Nagt. Ja, nagt. Ja, Lee Alexander, wo auch immer du bist. Prost! Ja. Grüß euch hin. Türkei hires advisors to sell 10 billion of seized firms. Man hat ja einen Haufen Firmen beschlagnahmt, die als politische Gegner, Oppositionelle wahrgenommen werden, beziehungsweise natürlich wegen Terrorismus angeklagt sind. Und ja, man hat dann da einen Teil der Wirtschaft kahl schlagen, aus der türkischen Wirtschaft, die so seit einem halben Jahrzehnt zweistellige Inflation hat, natürlich sehr gut tun wird, wenn weniger Wettbewerb da ist. Und man will sozusagen die Machtbasis von Erdogan auch dadurch stärken, dass man den Firmen, die hinter ihm stehen oder sozusagen ihn unterstützen, dass man denen weniger Kampf um Konsumenten beschert und das erinnert einen natürlich überhaupt nicht an das, was Faschisten machen würden. Also das ist auch so bestimmt nicht in den 33er, also in den 30er Jahren irgendwie in Deutschland genauso auch passiert und ich, keine Ahnung, es ist halt, sieht schon stark faschistisch aus, aber ja. Ach, warum denn politische Gegner oder bestimmte Gruppen enteignen und das Zeug dann verkaufen? Das sind doch die einzigen Sachen, die da irgendwie ähnlich sind. Der Rest ist doch ganz anders. Genau, wir haben heute gelernt, was richtig Faschismus ist, dass es irgendwie sich über Frauen lustig macht. Ja. Das, eigentlich sollte man diese beiden Artikel einfach wortlos nebeneinander stellen. Ja, also... Trotz aller Hetze, Internethetze, nicht justizrelevant. War der von mir, der Artikel? Nee, der ist, glaube ich, von mir. Ist das der Kompa? Ich glaube, das ist der von Kompa. Ja. Nee, der Kompa war auf Heise Science Files. Ups. Von mir ist er auch nicht. Ah, doch, das ist das Ding. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Entschuldigung. Die haben hier die Straftatenstatistik der AA-Stiftung unter die Lupe genommen. Also so ähnlich wie das diese Stichprobe in Bielefeld wird hier halt geguckt, wie entstehen die Zahlen, mit denen die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet. Und auch hier ist wieder mal eine Erfolgsquote von 12,5%. Also, ich weiß nicht, ob das, muss man so viel Geld für eine 12,5, er sagt ja auch irgendwo, also wenn man 12,5% irgendwie wirklich hat am Ende, die wirklich überbleiben, muss man dann so viel Geld kriegen, ja? Weil man mit einer Zahl wirbt, die halt viel höher ist. Ja, natürlich also, tut man das, weil sonst wäre das ja auch Quatsch. Es wird viel Steuergeld zum Fenster hinausgeworfen, um einerseits den Anschein zu erwecken, das Internet sei voller Hetze und andererseits die unglaubliche Anzahl von 406 Verurteilungen bundesweit im Jahr 2015 zu erreichen. Also 406. Und wahrscheinlich ist ein Großteil davon auch sowas wie Geldstrafe, Sozialstunden, Bewährung oder irgendwas. Ach, ja. Also auf jeden Fall interessanter Artikel. Dass die Menschenrechte in Deutschland gar nicht ausreichend geschützt werden. Also ich fand es ja auch gut, dass die Merkel hat ja bei der Generaldebatte im Bundestag ja auch hier auf die Hate Speech so einen Wink gegeben, dass man gegen Hass im Netz und gegen Fake News vorgehen muss. Das finde ich echt wichtig. No borders except for in the internet. Because reasons. Ja. Und auch hier hat irgendeine Kleinstadt, also Erfurt ist keine Kleinstadt, aber irgendeine Stadt brauchte dringend einen Netzkongress, offensichtlich. Und dann hat sich Thüringen, Erfurt berufen gefühlt zu sagen, okay, wir machen das, wen laden wir ein? Oh, nicht immer die gleichen Leute, laden wir doch mal jemand ganz frischen ein. Ja. Vielleicht mal jemand, dessen Fresse nicht auf jedem Digitalkongress zu sehen ist. Vielleicht mal jemand... Das passt ja dann auch schon wieder zu der Sache in NRW, ne? Weil... Das war ja hier dann so ziemlich zeitgleich, denke ich mal. Mhm. Und hier sind ja auch die alle hier beteiligt, ne? Mhm. Rot, Rot, Grün halt. Ja, und da sehen wir auch schon, wer sind denn die tollen neuen Gesichter? Ja. Zum Beispiel Begrüßung durch Julia Schramm, die auch die Tagesmoderation macht. Dann kommt eine gewisse Anna Wiezurek mit dem Vortrag Gender und Web. Dann kommt Anke Domscheit-Berg, Digital Communism. Ich nehme mal an, das ist ein schlechtes ich glaub, Wortspiel. Ich glaube, die haben Communism falsch geschrieben. Nee, ich glaube, es ist ein schlechtes Wortspiel. Ja, und dann kann man sich dann mit den Damen und Herren in Workshops vergnügen. Perspektiven für ein Netz von unten. Und das kommt von diesen ewigen wie heißt das Wort? AstroTurf deuten. Ne? Hier also das befindet sich noch in der Zukunft. Ne? Also 12. Dezember, wenn jemand von unseren Hörern und Zuschauern irgendwie Lust hat, da mal hinzufahren oder in der Nähe von Erfurt oder sogar in Erfurt ist. Ja, wir würden war es nicht gestern? War echt, ich dachte, 12. wäre das. Ach so, okay, 12. Nee, 12. Ja. Gestern. Aber gestern war auch irgendwas. Also, aber halt, dass man, das kann man auch nicht oft genug sagen, das wird auch alles von eurer Kohle bezahlt. Das, was die Vizorek da frühstückt, das, was der Saal, der Strom, all der Scheiß, das wird alles von eurem Geld bezahlt. Weil das machen die Parteien und das ist Teil einer Landesinitiative oder irgendein Kackdreck hier, Thüringer Landtag, zack. Ja. Schön. Ja, noch bis zum 7.12. könnt ihr euch per E-Mail anmelden. An der Stelle kann man mal einen Shoutout hier an den Steve machen eigentlich, der sich letzte Woche diese Veranstaltung, wo war die? In Hannover, ne? In Hannover, ja genau. Also es gab am Dienstag eine Veranstaltung in Hannover. Da war der Stapel war auch mal bei der Veranstaltung von der, auf jeden Fall so eine Netzfeministin, die auch eine Freundin von Witzorek ist und so. Und die war da und dann war eine Dame von der Amadeo-Antonio-Stiftung da und es ging also auch wieder um Hate Speech und ja, der arme Steve schreibt halt auch, dass ihm eigentlich ein paar Gehirnzellen gestorben sind bei dieser Echokammer-Veranstaltung und er war wohl der Einzige mit einer abweichenden Meinung und da nehme ich das auch keinem krumm, wenn er dann eher das Mäuschen macht und zuhört, weil sich da von allen mit Dreck beschmeißen lassen, hat ja keine Lust drauf. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Man weiß es halt nicht. Also als ich damals im Bundestag war bei den Grünen bei so einer Veranstaltung, da habe ich halt auch gedacht, ich wäre irgendwie der Einzige, aber hinterher gab es dann doch noch so 2-3 Artikel von anderen Leuten, die auch da saßen und das Ganze nicht so ganz... Ja, aber du hast wiederum auch ein bisschen Erfahrung, weil ich weiß, kenne ja nicht den Steve jetzt wirklich nur kurz von der Geschichte da in Berlin und ich weiß ja nicht, was er sonst so macht und wie viel Erfahrung er hat, dann sowas auch einfach mal zu bringen. Ne? Aber ich will damit nur sagen, nur weil sich da niemand gemeldet hat, heißt das ja nicht, dass die jetzt alle das gut fanden. Ja, das ist aber nur so ein Shoutout, also... Danke, dass du da warst, sozusagen. Danke, dass du es dir angetan hast. Aber bei 13 Leuten plus Moderator war es auch wahrscheinlich echt eher. Ja, und es soll auch wieder so gewesen sein, wie das, was wir jetzt gerade auch schon gehört haben. Also die üblichen Sachen sind halt gefallen, ne? Also Fake News und das Ganze und die neuen Rechten und die Filterblasen und das Ganze. Also Filterblasen halt, in denen die anderen hocken, nicht die Leute, die da halt so. Also Vortragter sind. Und ja, es gibt also es gibt demnächst noch mehr netzpolitischen Kram in Hannover. Und da werde ich mich dann vielleicht auch mal hinbegeben. Also in den nächsten Wochen ist hier alle möglichen Veranstaltungen. Das gab es vor einem Jahr auch schon mal, da hatten wir es, glaube ich, auch drüber lustig gemacht. Das war dann, wo ich dachte, ach, da brauche ich nicht hin. Ist ja nicht jedes, was mit Netzpolitik ist, so ein SJW-Kram. Aber letztes Jahr war dann da auch irgendwas mit Periodengerechtigkeit und lauter so ein Dreck da irgendwie, was die da verzapft haben. Und dieses Jahr werde ich da, denke ich mal, auch mal hingehen zu irgendeiner Veranstaltung. Mal schauen, ob ich es zeitlich schaffe. Ja, und dann ging es ja auch noch um diese digitale Charta. Genau, das war der Kompa-Artikel, den ich meinte. Der hat übrigens seinen Abschied von den Piraten verkündet am Wochenende. Ne? Der Herr Kompa. War der noch dabei? Ich habe keine Ahnung. Ja, also es war so ein Macht's gut und danke für den Fisch, hieß der Tweet und der Post dazu. Ach so. Ja, das, aber es gab durchaus, aber hatte der nicht auch einen Artikel geschrieben auf dem... Ach ja, ich glaube, das war dieser Piraten Brandenburg. Sekunde, ich suche das mal gerade, aber kannst du schon mal was sagen zu dem? Ja, die digitale Charta ist ja ein Projekt, das jetzt so ein bisschen aus dem Nichts sich materialisiert hat unter der Federführung der Zeit. Dort haben sich die üblichen die Republika, die Leute, die im Netz Aktivismus machen, die haben sich zusammengefunden, um sozusagen einen neuen Anlauf eines Grundgesetzes, einer Charta für das digitale Zeitalter zu erschaffen. Und relativ schnell hat sich herausgestellt, dass das alter Wein in neuen Schläuchen ist und dass wieder Sachen drin sind, wie zum Beispiel zum Thema Hate Speech etc., wieder Sachen drin sind, die der Zensur im Netz Tür und Tor öffnen würden, würde man dieses U-Boot durchwinken, weil es klingt ja wie immer erstmal nett, ist ja Charta und so und ist, das hört sich gut an, digitale Rechte, aber die Scheiße, die halt im Kleingedruckten steht, die müssen einem erstmal andere erklären und das hat glücklicherweise bei der Nummer nicht lange gedauert, dass zum Beispiel Leute wie Compa auf die Szene getreten sind und gesagt haben, nee. Das Ding ist halt, es wird vorgeschlagen, dass man dass man eine Zensur einführt einfach, dass man bestimmte Sachen im Internet umsetzen möchte, die nur über Zensurmaßnahmen umzusetzen sind, dass man zum Beispiel gegen Mobbing und dass man gegen Hetze stark vorgehen möchte, dass zwar eine Zensur nicht stattfindet, aber Hetze und Mobbing, dass man dagegen vorgehen muss und dass man dafür Infrastruktur schaffen möchte. Und das Ding ist halt, wie Hetze und Mobbing definiert werden, das kann immer sehr unterschiedlich sein. Und mir wäre das lieber, wenn man als Zivilgesellschaft das aushandelt und nicht ja, der Staat eingreift. Mir machen solche Initiativen echt Angst. Also, weil da kann ich mir, also das ist einfach nur, ich frage mich, wie man das unterschreiben kann und sich wirklich hinter sowas setzen kann und sagen kann, ich finde es gut, wenn Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn wir Zensurmaßnahmen aufbauen. Gegen den Menschenrechten. Ja, also es erinnert mich so an so ein Ding wie, wir müssen jetzt eine Diktatur aufbauen, damit wir nie wieder Faschismus bekommen. Ja. Also das ist wirklich so der Geist von dieser Charta. Und ich frage mich echt, was in den Leuten falsch laufen muss. Also so intellektuell, allem, dass man auf solche Schlüsse kommt. Also ich finde es vor allem beunruhigend, wenn man mal guckt, wo es herkommt. Ja, ich meine, gibt es eigentlich überhaupt noch irgendeine Partei, die sich für ein freies Netz einsetzt? Nicht wirklich. Ja, also auf jeden Fall, die Piraten Brandenburg hatten, das dachte ich schon, dass das von dem gewesen wäre, aber war es nicht. Das ist hier von Guido Körber. Die haben sich da auf jeden Fall hier in diesem Beitrag von der Internetseite der Piraten Brandenburg also gegen ausgesprochen, gegen diese super tolle Charta. Und man muss dazu sagen, Piraten Brandenburg, das war früher, also die Anke Domscheit-Berg war mal die Vorsitzende von den Piraten Brandenburg. Also sie sind wohl so ein bisschen zur Vernunft gekommen, auf jeden Fall mit dem Team, was sie im Moment haben. Und von daher verstehe ich das jetzt auch nicht, warum der jetzt da ausgetreten ist, aber wahrscheinlich mit ihm irgendwer angepault haben, wie das halt immer so ist. Zumindest war ich hier ganz positiv. Ja, sein Austrittsding klang mehr so nach, ja, die Zeit ist gekommen, so. Also das einfach auseinanderentwickeln sozusagen. Ja, auf jeden Fall hat ja der, wie heißt er, wo wir gerade bei Piraten waren, Bernd Schlömer, das war ja mal der Vorsitzende von der Piratenpartei für eine Weile und unter dem seiner Regentschaft, sag ich mal, ist es ja bergab gegangen mit den Piraten. Und er hat halt auch so ein bisschen die Auseinandersetzung gescheut mit den Progressiven und so und hat die halt so ein bisschen machen lassen und das war halt im Endeffekt so ein bisschen das, was halt das Problem gewesen ist. Und die konnten ihn auch nicht leiden und hinterher konnte ihn gar keiner mehr leiden. Was ist eigentlich aus dem Poppet geworden, dem hier, Ponada? Ponada, kein Plan, der wahrscheinlich immer auch seine Theaterwissenschaftler irgendwo zelebrieren und... Zeig uns doch mal, wer die Gruppe von Bürgerinnen und Bürger oder ja oder Gesorung, wie du denkst. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist halt dieser Kram. Ich habe es jetzt auch noch nicht komplett durchgelesen, aber ja, Artikel 1 würde. Da kann man ja auch schon wieder so viel reinbasten. Jeder hat ein Recht auf freie Information und Kommunikation. Das beinhaltet das Recht auf Nichtwissen. Aha. Hä? Sehr merkwürdig. Hä? Sache. Du hast ein Recht darauf, nicht zu wissen, was das so bedeuten soll. Ja, und wenn ich es doch weiß, lasse ich mich dann auf Staatskosten lobotomieren oder was? Ja. Ich will nicht wissen, dass die Politiker uns alle verarschen und belügen, aber das schreit mir jeden Tag ins Gesicht. Ich würde auch lieber in Ruhe leben. Hier gibt es das in europäischen Grundrechtecharta formulierte Diskriminierungsverbot. Was man dann auch wieder so anwenden kann, dass einer sagt dann so, ja, hier die Feministen im Internet, die wollen ja dann, sollen ja nur zum Schweigen gebracht werden, da müssen wir jetzt gegen vorgehen. Die Verwendung von automatisierten Verfahren darf nicht dazu führen, dass Menschen vom Zugang zu Gütern, Dienstleistungen oder von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Das tun automatisierte Verfahren seit einem Jahrhundert. Leute von sowas ausschließen, indem sie immer automatisierter werden. Das ist völliger Tünnef. Recht auf Arbeit. Ja, ja. Recht auf Wohnen. Recht auf Arbeit, das kann man dahingehend umsetzen, dass man verbietet, Computer in der Buchhaltung einzusetzen. Und dann haben wir plötzlich Millionen neue Jobs, die Tabellen aufrechnen können. Das bedeutet, dann können wir das gut umsetzen. Recht auf Bewegungsfreiheit und bei Justiz und Polizei. Recht auf Bewegungsfreiheit und bei Justiz und Polizei. Was soll denn das? Also, hä? Recht bei Justiz und Polizei im Internet. Hate yourself, shitlord. It's the new German orthography. Warte, wenn ich dann sozusagen Hate Speech schreibe, dann will ich in dem Moment meine Bewegungsfreiheit so einer amerikanischen Rechtsprechung wahrnehmen und dann kann ich das schreiben, oder was? Also, ja. Das ist so unsinnig, schwammig formuliert, dass ich keine Ahnung. Also. Anlasslose Massenüberwachung findet nicht statt. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Waffensysteme dürfen nicht vollautomatisiert eingesetzt werden. Da muss jemand an dem Joystick sitzen, der den roten Knopf drückt, weil das ja auch einen Unterschied macht, ne? Zu Vollautomatisierung. Nee, der Knopf ist wichtig. Ja, da gibt es dann so einen Raum, da steht dann nur ein roter Knopf drin und sitzt ein Typ drin, der die ganze Zeit auf den Knopf drückt. Weiß. Jeder hat das Recht, in der digitalen Welt seine Meinung frei zu äußern. Eine Zensur findet nicht statt. Außer digitale Hetze, Mobbing-Aktivitäten, bla bla bla, sind zu verhindern. Ja. Und das ist Fickt gerade euch. So wie Aktivitäten, die geeignet sind, den Ruf oder die Unversehrtheit einer Person ernsthaft zu gefährden. Was meint ihr damit? Zum Beispiel you suck, sehr oft you're negativ a liar. Über die AfD zu berichten und dann brennt das Auto von einem AfD-Heini und dann ist das geeignet, die Unversehrtheit einer Person zu gefährden. Oder das heißt, in die Media muss sofort platt gemacht werden. Ja, sofort. Oder ein gesperrt mit Einbahnstraßenschildern. Ist sicherzustellen, ja, da könnt ihr ja machen mit Anonymität, ne, sofort schon und so. Ja, plural meinen die, hier dürfen die alle und die Guten und die Bösen müssen ins Darknet, in die Ecke, mit Eselsmütze auf. Und hier, auch wichtig, staatliche Stellen und die Betreiber von den Netzen sind dazu verpflichtet, diese Sachen durchzusetzen. Ne? Profiling ist nur auf gesetzlicher Grundlage. Ja, klar, wenn die Sachen erstmal in den USA sind, ist es so egal, was hier in irgendeiner Charta steht. Ethisch-normative Entscheidungen können nur von Menschen getroffen werden. Ach du Scheiße, künstliche Intelligenz. Kacke, ich denke immer drüber nach, über was die sich Gedanken machen und dann spiele ich irgendwas und sehe, wie die Leute an der Hausecke hängen bleiben und mir nicht mehr nachlaufen können oder so. Und dann denke ich mir, so schlimm kann es doch nicht sein. Ja, das liegt daran, weil der Gesetzgeber diese künstliche Intelligenz nicht reguliert hat. Ich finde es halt auch immer interessant, dass wir haben in Deutschland so viele Forderungen nach Datenschutz und wie sich große IT-Unternehmen zu verhalten haben. Und dann denke ich mir immer so, ich verwende Google zum Suchen, ich verwende YouTube zur Meinungspublikation und ich verwende Twitter. Und ich habe aber deutsche Gesetze, die jede Form von IT-Startup klein halten und ich habe trotzdem meine Grundrechte digital nicht richtig wahrgenommen weil ich halt ausländische Services verwende, wo halt weniger Regulierung da ist. Aber gut, wir schützen die Privatsphäre. So, keine Ahnung. Jeder hat das Recht, in seiner Wohnung frei und unbeobachtet zu leben. Ja, das sagt mal meinen Nachbarn. Sie haben schon wieder nicht geputzt. Ja, ich weiß. Ich war nicht da am Wochenende. Machen Sie das noch heute. Ja, vielen Dank. Aber das müsste die mir auf Facebook schreiben. Dann könnte ich es wahrscheinlich irgendwie bekämpfen. Die Einhaltung dieser Rechte wird von einer unabhängigen Stelle überwacht. Ja, wir müssen neue Stellen schaffen. An dieser Stelle müsste man eigentlich den Kahane-Clown einblenden. Wir brauchen Datenschutz und er arbeitet dann mit dem Ministerium für, also wir haben ein Ministerium für Datenschutz, das arbeitet mit dem Ministerium für Toleranz zusammen. Könnte das sich auch mit dem Ministerium für Interkulturelle oder wie hieß das in Holland? Was die ja, machen? Genau. Also, weißt du, auch Zugriff auf die Rassistendatei haben, damit die dubiosen Staatsbürger irgendwie von den Fleischtöpfen des Internets fernhalten. Ja, und das Ministerium für Wahrheit, ne, muss auch. Mhm. Und Identitätsdiebstahl und Identitätsfälschung sind zu bekämpfen. Das sehe ich aber auch die einzelnen Bürger in der Pflicht. Wenn du zum Beispiel ein Foto von deinem Ausweis machst und es hochlädst und es dann auch noch öffentlich stellst irgendwo, bist du ziemlich dumm. Und hast du schon fast verdient, dass du abgezogen wirst. Nicht, dass es trotzdem falsch ist, aber... Ich find schon ziemlich grenzwertig, wenn du in jedem beschissenen sozialen Netzwerk angemeldet bist und dann bei LinkedIn und keine Ahnung, da deine echten Daten angibst und sowas alles. Das ist schon alles ein bisschen, ich finde es ein bisschen spooky, ganz einfach, weil wenn dir jemand wirklich schaden will, ja, dann musst du dich nur googeln. Das kann jeder eigentlich. Und der ruft dann deinen Arbeitgeber an und schickt dir vielleicht ein paar Tweets und was, und dann hast du vielleicht einen Arbeitgeber, der, weiß ich nicht, der stößt sich halt dran, der findet dann halt auch einen Grund, weißt du, wie ich meine? Ja, also ich würde zum Beispiel in die Digital-Charter würde ich reinschreiben, dass niemand entlassen werden soll von der Äußerung, die er in seiner Privatzeit irgendwo getätigt hat. Dass wenn ein Mitarbeiter... Gibt's ja eigentlich schon, weißt ja, mit ja. dem, keiner darf wegen seiner politischen Ansicht verfolgt werden oder so, oder benachteiligt. Aber ja gut, ich sag mal, wenn dann der Chef ankommt und sagt irgendwie, du schädigst dem Unternehmen, dem Gesamtbild und so, dann was willst du da sagen, ja? Ja, also. Das ist da. Du bist ein Kack. Ja. Naja. Letzte Woche wurde von, ich glaube, es war von Daimler, wurde ein relativ hoher Chef entlassen. Der hat in China einem Chinesen einen Parkplatz weggeschnappt und dann hat er sich mit dem Chinesen gestritten und dann meinte er zu dem Chinesen, ihr Chinesen, ihr seid alle dieselben, das weiß ich doch, ihr wollt mich alle ausnehmen oder irgendwie sowas, halt so eine generalisierende Statement. Und er wurde daraufhin sein Visastatum widerrufen und er wurde des Landes verwiesen. Das ist ja bescheuert, oder? In Deutschland bedeutet Gastrecht, an Silvester in Köln richtig Party zu machen. Und in China reicht das, wenn du sagst, ja, hier, ihr Chinesen, ihr seid alle dumm, dass du direkt des Landes verwiesen wirst. Und ich denke, dass irgendwie so ein bisschen so ein Mittelweg eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Also, ich weiß nicht. Jeder Mensch hat das Recht auf einen digitalen Neuanfang. Und wie willst du das realisieren? Das ist doch jetzt schon mit diesem EU-Sonderrecht zum digitalen Gedächtnis funktioniert doch schon hinten und vorne nicht. Und vor allem, was sind benachteiligte Personen? People of Color, Frauen, Disabled, Demi-Humans, keine Ahnung. Such dir was aus. Macht doch jeder. Und das Ding ist halt, das mit dem Recht auf Neuanfang, einen digitalen Neuanfang. Ja, erzähl halt nichts über deine Identität. Wow. Dann kannst du immer oder sei dir dessen bewusst und sag, ja, ich weiß, wie das um mich rum funktioniert. Und ich lasse mich von Werbung oder so einem Scheiß sowieso nicht oder gezielten Mails oder irgendeinem Mist nicht beeinflussen. Aber wir wissen ja immer, wenn du dich besonders unbeeinflussbar fühlst, ist es am schlimmsten. Die Festlegung des Gerichtsstands außerhalb der EU ist unzulässig. Da lachen dann alle mal kräftig. Ich keine Ahnung. Komm, wir brauchen mehr Regulierung. Da gründen wir halt eine Facebook GmbH, ja, und? Was soll uns da passieren? Also das ist alles völlig abseitig. Ja, und wer steht dahinter? Genau, das finde ich auch interessant. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal reinschauen. Zeitstiftung, also schon mal vorne. Okay, da haben wir Grüne, haben wir da. Jemand aus dem Europaparlament. Ein Professor für Soziologie. Journalistin. Der Herr Di Lorenzo, der Vorstand der Zeitstiftung. Ehemaliger Icon-Director, okay. Da will jemand eine neue Industrie schaffen. Das ist die Idee. Ach, Lobo, sexy. Exekutiver Vizepräsident Springer. Springer ist whatever das ist. Der Lobo Theologe. Schon geschafft, weißt du? Ein Theologe, Chris. Juli C. Ja, vor allem Juli C. Was die da zu suchen hat, verstehe ich auch gar nicht. Aber okay. Und dann haben wir noch die Unterstützer halt, netzpolitik.org, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, stellvertretender Chefredakteur Spiegel, betterplace.org, Anke Domscheit, Ingrid Brodnik, Daniel Domscheit-Berg, ja. Der Herr Habermas. Ja. Weißt du, möchtest jetzt bestimmt die Regularien fürs Internet, die du schon mit dem ACTA und mit dem CETA und mit dem TTIP, was jedes Mal gescheitert ist, das willst du es bestimmt jetzt aus dem Inneren heraus umsetzen. Ja, das ist für dich natürlich traurig. Oh, Gottes Willen. Die humanistische Union, das verstehe ich auch nicht. Die sind teilweise auch ganz vernünftig. Archiviere die Seite gleich mal. Ich bin paranoid. Ich archiviere die mal. Ohne Spaß, das ist halt so eine Menüvorlage, um Netzwerk zu durchforsten. Ja, auf jeden Fall. Ethics in everything. Frankfurt Big Data Lab. Ja, auf jeden Fall. Das sind ganz normale Leute hier. Ganz normale Freifrauen und Grafen. Was? Ja, hier, die Freifrau und der Graf. Es ist halt praktisch ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Ne? Politiker, Journalisten, Juristen, Professoren. Ja, einfach die ganze Bevölkerung hat die ganze Zeit diese Leute alle genervt und gesagt, wir brauchen unbedingt diese digitalen Grundrechte. Kümmert euch da jetzt mal drum. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr gut hier auch, was der Sascha Pallenberg hier von Mobile Geeks gerade heute dazu geschrieben hat. Er nennt das halt einen PR-Stunt und ich glaube, das trifft es auch ganz gut und er sagt halt eben auch, dass das quasi so ein paar Leute da irgendwie sind und die dann hier so ein Hashtag da reingeknallt haben, weil das so hip und zeitgeistig ist. So wie man früher über ein Ad-Zeichen reingesetzt hat, um irgendwie fortschrittlich zu wirken. Ja. Ja, ich sehe gerade schon auch was dazu geschrieben, das muss ich später mal lesen. Und das hier Vater Staat dann immer da kommen muss und sich um alles kümmern. Aber wie hilft es uns gegen Fake News zu wehren? Der sagt vor allen Dingen halt auch, und das glaube ich auch, dass es so kommen wird, dass sie ja jetzt alle meinen von wegen, ja, das ist ja eine Diskussion und da können sich die Leute ja beteiligen und die Diskussion, die läuft aber, glaube ich, bis morgen noch oder so. Und auf jeden Fall, dass es dann hinterher garantiert heißen wird, so, ja, was beschwert euch denn darüber? Ihr hättet euch ja auch an der Diskussion beteiligen können. Ihr hättet das ja mit besser machen können. Ja, also es gab da ja auch so ein bisschen so ein Zurückrudern von Seiten dieser Gruppe wohl. Das war ja alles nicht so gemeint und man müsste natürlich erstmal darüber diskutieren. Was ist ein guter Kommentar? Der ist relevant und nicht so wie Gamergate. Setzen Sie Zynismus und Ironie bitte vorsichtig ein. Keine Memes. Regeln. Ja, wir machen erstmal einen dicken Code of Conduct, aber nein, wir wollen das nicht alles. Wir wollen das hier nicht irgendwie überstaatlich regulieren alles und hier irgendwie demnächst ganz fein aussieben und so. Nee, wollen wir nicht. Hier ist unsere Liste von 100.000 Regeln, die ihr beachten müsst, bevor ihr uns sagen könnt, dass ihr das für Unfug haltet. Viel Freude beim Verfassen Ihrer Kommentare. Ja, das ist auch geil. Könntet ihr... Oh. Wir können Ihnen ans Herz legen, sich einen Kommentar von dem Klick auf den Abschicken-Button noch einmal durchzulesen. Könnte der Kommentar von anderen Nutzern als Beleidigung aufgenommen werden? Hm? Hast du auch dein Zimmer aufgeräumt? Ja, das vor allem, das ist wieder, weißt du, da wird ja wieder die Schuld den Kommentierenden zugeschoben, ja, dass es auch Leute gibt, die wirklich wegen allem getriggert und beleidigt sind, ja, das wird außen vor gelassen und dass so eine Charter da auf jeden Fall die Grundlage für viele Probleme bildet, durch diese Leute auch, ja, das wird da wieder ignoriert. Das macht es halt nur schwerer, dann die Kommunikation im Internet, kann man sich noch mehr verklagen und so eine Scheiße, ich keine Ahnung, also es ist ja so schon schwer, so einen Grundkonsens in eine Etikette zu haben, etc. Wenn du das jetzt auch noch in so einen Code of Conduct umsetzt, dann entstehen dadurch nur mehr Loopholes, die Sache noch mehr verkomplizieren. Also wirklich helfen tut es halt, da nicht. Also, ich würde ja sagen, irgendwie lass es doch die Seitenbetreiber entscheiden, wie sie damit umgehen. Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen wird ja so eine scheiß Charta gemacht, weißt du? Damit halt eben damit vorgeschrieben wird, werden kann, wie die da, was sie da machen müssen. Ja? Ja, und das soll halt wieder top-down halt eben eingeführt werden, ne? Gleich direkt ins Europäische Parlament. Gleich sofort gesetzt, da muss es ein Gesetz geben, richtig, genau. Ja. Da wird ja noch viel zu wenig gelöscht und oft das Falsche und viel zu langsam. Genau. Ja. Und dem hier ist nichts hinzuzufügen. Also Don Alfonso ist einfach ein Sprachgott. Der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird einen Clown sagen lassen, ich bin die Zivilgesellschaft. Ja. Es ist doch aber auch so. Guck mal, guck dir doch die digitale Charta da an. Guck dir die ganze Berichterstattung über Fake News und Hetz im Internet an. Ja. Zunächst mal will man damit einfach nur Artikel 5 einschränken. Das ist alles. Ich bin jetzt selber auch nicht pro Hetze oder sowas, aber ich bin einfach dafür, dass an Artikel 5 nicht rumgesägt wird. Und Artikel 5 ist in Deutschland eh schon relativ stark eingeschränkt. Wir haben im Internet Freedom Report, wurde Deutschland herabgestuft über die Initiativen, die Maas vorangetrieben hat. Es zerstört einfach nur die Meinungsfreiheit. Das ist alles. Das kann mit so guten Intentionen kommen, wie man möchte. Aber es ist einfach nur die langsame Abschaffung der Meinungsfreiheit. Das ist alles. Und es ist einfach nur hirnverbrannt. Ja. Ach, nochmal 60 Jahre Presserat. Aber eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe es als erstes falsch gelesen und dachte, es geht um den Artikel 5 oder 7, glaube ich. Es geht aber um Ziffer 12. Ich war sehr lange wach an dem Tag. Es geht darum, dass die Chefin der Bild praktisch fordert, dass das, was bei Freiburg jetzt wieder zu einer Diskussion geführt hat, nämlich die Nennung von Herkunft etc. pp., Kultur, vielleicht auch Religion, bei Tätern von Gewalttaten oder Straftaten zu nennen und nennen zu dürfen. Weil im Moment steht ja im Pressekodex, dass man das nicht darf. Oder man nicht sollte. Ja, man darf es schon, aber es muss halt eben es muss relevant sein. Und das ist dann wieder dieses Schwammkram, wo sich dann die damit rausreden kann. Sagt dem Motto, ja, aber wir sollen das ja nicht. Das muss ja relevant sein, das ist ja nie relevant. Das ist ja nur relevant, wenn die bösen Weißen das sind oder so. Mhm. Der deutsche David Sonboli, ne, zum Beispiel. Ja, die neuen deutschen Medienmacher wollen allen eine Stimme geben. Die darf dann aber die verbotenen Worte nicht mehr aussprechen, die eine Stimme. Ja. Das ist wieder mal jetzt, also staatliche Förderung galore, also das Goethe-Institut ist eine staatliche Institution, um deutsche Kultur im Ausland zu präsentieren sozusagen. Und die pushen jetzt eine Initiative, die gleichermaßen staatlich gefördert wird und gepampert wird, Demokratie-Leben-Programm und so. Ja, und es gibt einen Imagefilm, einen neuen. Deutschland ist bunt geworden, nur die Medien nicht. Der ist gar nicht neu. Den gab es auf der Internetseite schon lange. Wenn das dieser hier ist. Unsere Gesellschaft ist vielfältig geworden, ein Einwanderungsland. Deswegen ist es notwendig, dass auch wirklich alle unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, natürlich auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderung, eine Stimme in den Medien und damit auch in der Gesellschaft haben. Und das ist auch schon wieder so perfide. Wie vorhin es gleich in dem Anti-Gamergate-Artikel hieß es gleich Feministinnen und White Supremacy. Und auch hier wird gleich wieder Behinderung. Behinderung, was bedeutet das? Sind die jetzt, die sind auch ein Teil der Migration, der neuen ich verstehe es nicht. Ja. Was soll das? Neu, jetzt mit Behinderung. Ja. Unsere demokratische Gesellschaft lebt im Wesentlichen davon, was in den Medien berichtet wird. Und gerade Migranten haben oft das Gefühl, dass sie dort klischeehaft oder negativ dargestellt werden. Wo? In der Lindenstraße? Nehmt ihr das ernst oder was? Das tut mir sehr leid, aber das ist doch Kackdreck. Wir Deutschen werden auch ständig in Tatorten als Mörder dargestellt und Vergewaltiger und Brandstifter und Giftmörder und keine Ahnung, was ich schon alles war, wenn ich mich auf Deutsch reduziere oder weiß oder Mann. Gott, echt. Ja, und dann ja weiter, bla bla bla bla. Das sind die üblichen Forderungen, die wir, was die neuen deutschen Medienmacher betrifft, auch schon des Öfteren besprochen haben. Die hatten auch die Woche irgendeine Tagung, oder nicht die neuen deutschen Medienmacher, sondern die Dachorganisation Neue Deutsche Organisation. Ich finde allein diese Arroganz, dieses Neue Deutsche, dieses Deutsche Plus, das geht mir so sehr auf den Sack. Und ich kann nicht der Einzige sein, den das annervt, weil ich habe es vorhin schon mal... Besser. Wo ist denn das Problem? Wehrst du dich gegen Fortschritt oder was? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, aber überlegen wir mal, die Weltraumaffen verlegen ihre Zentrale nach Istanbul, nennen sich die Gültürüm-Öffen und fordern dann, gründen dann aber auch die neuen türkischen Medienmacher und fordern dann, dass sie in Zukunft 10% irgendwie Deutsche oder Ausländer in den Medien haben wollen und alle möglichen Sonderrechte und Schnickschnack und Scheißdreck und behaupten dann obendrauf, sie seien die neuen Türken. Was glaubst du, wie denen in den Arsch getreten würde? Oder ja, uns? Ja, ist auf jeden Fall bei dem Knast, wenn er das in Türkei. Erstens im Knast und zweitens würden sich die Türken das auch einfach nicht gefallen lassen, dass jemand sagt, wir sind die neuen Türken. Was ist das für ein Scheiß? Ja, also bei denen wurde ja auch so dieses patriotische Lebensgefühl, das Nationalbewusstsein auch nicht über Jahrzehnte hinweg erodiert. Ja? Das ist halt nachher noch, dass sich Leute dafür schämen, Deutsche zu sein oder sowas. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass der Erdogan ja auch nicht ohne ist. Ne? Und bei uns ist es halt eher schleichend. Und es kommt dann vielleicht auch noch so in 20, 30 Jahren. Und der Erdogan hat das Ganze halt innerhalb von einer Woche gemacht. Aber man kann den Erdogan da auch rausnehmen. Da ist es natürlich aufgefallen. Ne? Da ist es natürlich aufgefallen. Man kann den aus der Gleichung auch rausnehmen. Sagt, du gehst in irgendein islamisches Land mit ein bisschen härterer islamischer Linie und versuchst die Nummer. Die lachen dich alle aus. Ja, willst du sagen, der hat damit, ey, hallo, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Willst du sagen, der Islam ist keine Religion des Friedens? Was bist denn du für ein intoleranter Faschist? Also bitte, ey, das kannst du doch nicht sagen. Ich habe ja versucht, auch die Woche mit Männlichkeit ist das Geschlecht des Friedens zu punkten, aber irgendwie... Ja, Deutsche Plus wird dich frei machen, Markus. Das ist Maskulinophobie auf jeden Fall. Das ist auch ein Artikel, den fand ich. Also das war einfach sowas zum Lachen. Ein Historiker von allen Disziplinen, ein Historiker an der Uni von Toronto sagt halt, biologischer Sex, biologisches Geschlecht existiert nicht. Ja, war es nicht sogar vielleicht sogar der der auch in dieser Sendung war mit dem Peterson? Das kann schon sein, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt. Ja, ja, zu behaupten, biologisches Geschlecht existiert nicht, aber man braucht Hormone, um sich in eine Frau umzuwandeln zu lassen und keine Ahnung. Fucking. Die Organe eines Mannes sind eventuell zu groß für eine Organtransplantation. Und, oh, ich meine, fucking Federkleid bei Vögeln oder ja. Ähnliches. Ja? Also alle Arten haben klare Unterscheidungen, klare körperliche Richtig. Unterscheidungen, die über Geschlechtsorgane hinausgehen. Genauso sieht es bei vielen Tieren bei der Rollenverteilung aus. Also es ist völlig irrsinnig zu behaupten, es gäbe keine zwei Geschlechter beim Menschen, ja. Weil sie sich bei jedem anderen Säugetier, Lebewesen, hast du nicht gesehen, das irgendwie annähernd zweigeschlechtlich ist, gibt es überall körperliche Unterschiede. Ja, klar. Und auch Verhaltensunterschiede. Also ich erwarte von einem Wissenschaftler, der an einer Uni, auch wenn es Kanada ist, ja, und die Schneemexikaner vielleicht nicht die höchsten Standards haben, aber Entschuldigung, den Mann würde ich einfach entlassen. Der ist nicht für den universitären Dienst geeignet. Der ist einfach bekloppt. Schneemexikaner entlassen? Ja, was meinst du, was da los ist, wenn du so einen entlässt? Ja, er bestätigt schön die ganzen Theorien, die da irgendwelche hier Social Justice Warriors über Rollenverteilung, über Geschlechter haben und so weiter. Ja, und wenn der dann entlassen wird, dann hast du erstmal gleich einen kreischenden, wütenden Mob vor der Universität. Aber bei einem Historiker habe ich halt Angst, dass der als nächstes ein Buch drüber schreibt, wie unterdrückt die Amazonen in Griechenland waren in der Antike, weißt du? Und das lesen dann Leute und nehmen es für bare Münze. Siehe diese Geschichte mit den Wikingerinnen, die angeblich und den Römerfrauen, die man angeblich in den Kastellen gefunden hat. Die versuchen ja überall auch da ihren Scheiß reinzubringen. Ich hatte doch sogar auf Twitter eine Diskussion mit einer angehenden Archäologin, die mir auf den Kopf zugesagt hat, dass die Archäologie mit feministischem Ansatz, da kann ich halt nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Die meinte dann auch, man hätte in Lagern der Römer Frauenleichen gefunden oder Begräbnisstätten. Ja, Prostituierte, damit sich die Armee nicht so daneben... Nee. Was dann rauskam, sie hat mir dann natürlich das Zeug, ich habe dann gesagt, ich hätte gerne Beweise. Und das ging dann um Leute, die im Lagerdorf gelebt haben. Natürlich hat es da Frauen gegeben. Ich meine. Ja, aber komm, das ist. Aber doch es hat nichts damit zu tun, dass es in der römischen Armee Frauen gab, was die These dieser Dame im Internet war. Also die hat gesagt, sie arbeitet daran, das zu beweisen, dass römische Frauen Dienst geleistet haben. Das ist doch aber halt auch so behindert. Ich meine, selbst im Zweiten Weltkrieg war etwa. Von 100% an Soldaten sozusagen und an Leuten für die deutsche Armee waren 30% tatsächliche Soldaten. Der Rest war der Tross, der die Armee organisiert. Also, und das war im Mittelalter, war das noch größer sozusagen, das Tross, was du mitgebracht hast, was Lager aufgebaut hat, was Versorgung aufgebaut hat, was Essen hergeschleppt hat, etc. etc. Dass da natürlich auch Frauen mit dabei sind, ihr Wunder was, wer hätte das gedacht? Ja, das ist doch auch einfach die Geburtengeschichte. Also früher war eine Frau ja unendlich viel wertvoller für die Fortpflanzung sozusagen als der Mann, weil es Sachen gab wie Tod im Kindbett und eine hohe Kindersterblichkeit und du musstest sozusagen viel mehr Kinder zeugen, um welche zu, wirklich am Ende zu haben, als es dann geschafft haben. Ja? Und deswegen hat man Frauen eben nicht in den Krieg geschickt, weil man da eventuell den Soldaten halt für den nächsten Krieg noch mitzeugen konnte. Und das war einfach, das geht erst in unserer Zeit, dass man Frauen großflächig zum Militär schicken kann, weil halt weniger Frauen im Kindbett sterben und weil weniger Kinder während ihrer Jugend oder ihrer Kindheit sterben. Punkt, um, Ende. Ja? Also, und das... Wenn wir schon bei Sterben sind, Aleppo... Super Überleitung. Ja, der Artikel, der ist ganz interessant, wenn es sozusagen, wenn man das nachvollziehen möchte, wie ein Bürgerkrieg gewonnen oder verloren wird. Und der geht halt etwas genau auf die Situation in Aleppo drauf ein und welche Teile sich halt sozusagen mit dem Assad-Regime verbündet haben und wer sozusagen die Rebellen sind. Und das ist halt auch sehr viel mit Ökonomie zu tun hat. Und dass du dann einfach in rebellen kontrollierten Bereichen einfach mal die, äh, ökonomische Infrastruktur einfach stark beschädigen tust und dass du dann eine Weile wartest und dann den Bereich übernehmen kannst, weil die Leute keinen Bock auf ökonomische Rückschritte haben, sozusagen. Und der Artikel ist da ganz gut, weil da gab es doch vor einer Weile auch so ein Schweizer Magazin, was so ein Video gezeigt hat, dass auf der einen Seite von Aleppo, dass die Stadt verwüstet ist und dass auf der anderen Seite das zivile Leben normal weitergeht. Und im Kontext von diesem Video, was da vor einer Weile rumgegangen ist, was von einem Schweizer Reportageteam war, ist der Artikel eigentlich ganz interessant, sozusagen das nachzuvollziehen, was während einem Bürgerkrieg passiert. Also, ja. Ja, das ist auch so ein Ding, wozu sich keine AA-Stiftung irgendwie geäußert hat. Ja. In Israel tun Menschen, die der Religion des Friedens anhängen, Friedensfeuer legen. Ja, also ist es inzwischen geklärt, dass das auch wirklich... Noch nicht wirklich geklärt. Du hast ein paar... Nee, also ich gehe auch davon aus. Aber, ja, aber es ist noch nicht super eindeutig, weil also richtige Beweise und Verhaftungen und Urteile, das dauert immer etwas länger, aber du hast bisher überwiegend halt Palästinenser, die das als politischen Video. Also da sind so praktisch Buschfeuer in großem Stil ausgebrochen und bei mindestens der Hälfte der Sachen geht die Behörden von Brandstiftung aus. Und das ging halt auch so weit, dass Leute halt ihre Häuser, also das ganze Stadtviertel praktisch in Flammen aufgegangen sind auch. Dass sogar die umliegenden Länder, Griechenland, Zypern, sogar Russland hat Löschflugzeuge geschickt. Und was das Bittere war halt die Reaktion in den sozialen Medien. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Trolle waren und wie viele Leute davon wirklich ihrer Meinung Ausdruck gegeben haben. Das war wirklich, da hat man wirklich dann mal wieder die Religion des Friedens in Aktion gesehen. Also das auf Twitter, was ich gesehen habe von Arabic Twitter, also da war es für mich zum Teil auch wirklich so, dass ich mir auch einfach nicht mehr im Klaren war, also wo ich einfach gerne gewusst hätte, was die Identität von den verschiedenen Accounts sind, weil es zum Teil eine starke einfach so eine starke Bejubelung von den Feuern war und will die Juden ins Meer treiben und das Feuer, das ist richtig so, das ist das einzig Richtige, was man tun kann. Und da würde ich gerne wissen, ist es jetzt irgendwie, was ist es die tatsächliche Islamist, ist es jemand aus dem muslimischen Land, ist es jemand, der einfach nur den Konflikt generell anheizen möchte? Mhm. Ist es jemand, der die Muslime schlecht aussehen lassen möchte und was gegen die Juden hat? Oder wie kommt es zusammen? Weil das, was ich auf Arabic Twitter gesehen habe, das fand ich einfach nur sehr merkwürdig. Zum Teil war halt auch das Englisch schlecht verfasst. Ich weiß auch nicht, aber das war schon ekelhaft. Also, und ich bin ja so ein Free Speech-Fetischist. Und wenn ich dann schon sage, ich finde das merkwürdig, was die sagen, ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, härter. Ja, das Problem ist ja, dass hier nicht danach gehandelt wird, wie die Maxime sein sollte. In einem wirklich meinungsfreien Internet sollten so Leute halt auch, da wären dann die Vizorex und die anderen, die dann wirklich auch sagen, hier, was ihr da macht, ist einfach asozial. Anstatt halt hier auf Leute loszugehen, die sagen, man müsste mal über die Einwanderungspolitik nachdenken, könnten die sich um solche kümmern. Ja. Wobei generell ich immer für Free Speech bin. Mehr freie Rede ist immer... Ja, aber Free Speech sollte ja auch diese Sache haben. Also wir hatten ja öfter auch schon das Beispiel der Holocaust-Leugnung, dass wenn jemand sich irgendwo hinstellt und sagt, das stimmt alles gar nicht und die Öfen waren viel zu groß, die hätten da gar nicht stehen können, bla bla bla bla bla, dass der dann auch dementsprechend von den Leuten um ihn herum behandelt wird, nämlich als Irrer. Ja. Oder als jemand mit einer sehr verschrobenen Ansicht oder was auch immer, aber das sollte Konsequenzen für denjenigen haben, wenn er sowas ernsthaft sagt. Das finde ich schon. Wenn man eine gewisse Grenze überschreitet, sollte man auch, also ich würde bei jedem, der mir in einem Gespräch offen gegenüber sagt, er glaubt nicht an den Holocaust, den würde ich halt auslachen. Und die Konsequenz muss er ertragen. Und auch, dass ich jemandem sage, ey, hör dem nicht zu. Der Typ hat gerade den Holocaust geleugnet. Entschuldigung. Das muss schon sein. Bisschen Strafe. Also ich will den dann nicht von allen Diskussionen ausschließen danach oder so, aber wehtun muss das schon. Ja, apropos genau. Ein bisschen Strafe. Julia Schramm bewirbt sich für den Landesvorstand der Linken in Berlin. Also schreibt schon mal eure Nachrufe auf die Linke in Berlin. Ja. Also wenn das klappt, dann Kudos. Also weiß nicht, wie viele Leute die hinter den Kulissen hinterrücks erdolchen musste, um so weit zu kommen. Aber sie schafft es immer wieder. Ja, also, was heißt hinterrücks erdolchen? Also die Frage ist halt, ob sie mit ihrem Kram da aneckt oder ob sie es schafft, halt die Leute, also meistens ist es bei denen ja so ein, ja, ich bin total progressiv und wenn ihr mich nicht wählen wollt, habt ihr was gegen Frauen oder so Ding. Bezirk, ja, das könnte man den Linken ziehen. Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, da kann sie ja dann mal am Cottbuser Tor einen Tag lang Flyer ja, da wohnt verteilen. Die wahrscheinlich, aber die will schon Vorsitzende vom ganzen Landesverband werden. Finde ich gut. Auf jeden Fall geht das hier los mit, als ich vor knapp einem Jahr mit einigen Ex-Pirat-UnterstrichInnen zur Linken rüber gemacht. Aber warte mal, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied im Virtual Signaling between, also zwischen einem Unterstrich und einem Sternchen? Naja, der Unterstrich ist ja eigentlich veraltet. Also eigentlich schließt sie ja damit die Transperson aus, weil ich habe gelernt, dass eigentlich die Transpersonen doch mit dem Sternchen angesprochen werden sollen. Oder meint ihr, da reicht auch wer hat das belastende Lücke aus? Mein Kopf, mein Gehirn tut weh. Wer hat das beschlossen? Die Transpersonen oder? Nö, die Politkorrekten haben das beschlossen. Ich habe eine allgemeine Frage. Würdet ihr jemanden als Vorstand wählen, der in seinem Anschreiben im dritten Absatz gleich Schwachsinn schreibt? Also weil ein Spagat. Der Spagat, ja. Ich kenne Spargel und ich kenne Spagat. Ich habe eine konkrete Vorstellung, doch im Laufe des Jahres habe ich gemerkt, dass ich mich richtig einmischen will, dass ich Politik nicht mehr nur analysieren will, finde ich auch schon gut, super Analyse, sondern ganz konkret mitgestalten möchte. Und das in unserer Partei, die Linke. Daher habe ich mich entschieden, für den Landesvorstand Berlin zu kandidieren. Berlin heißt es so gerne, ist nicht wie der Rest von Deutschland. Berlin sei anders und irgendwie auch komisch. Aber deswegen ist mir diese Stadt so großartig. Der Wahlkampf hat gezeigt, dass die Linke hier stark sein kann, wenn wir ergänzend zum Berlin-Gefühl deutlich machen. Wir haben eine klare soziale Haltung mit Haltung und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Du hast dafür noch gar nichts Verantwortung übernommen, Fräulein. Ich habe PSD gekriegt, als ihr mir bei Twitter geschrieben habt, dass ich blöd bin, nur weil ich gesagt habe, hier mein Buch, da werdet ihr gedmca'd, das darf nicht verbreitet werden. Ich weißt du, das mit dieser klaren sozialen Haltung, liebe Linke, ich hätte gerne einen klaren ökonomischen Plan, wie man Sozialleistungen erhöhen kann. Ich will nicht eine klare Haltung, ich will einen klaren Plan haben. Die Haltung war echt ohne das BIP zu schrumpfen, mehr Sozialstaat hinbekommen. Und dann werden wir auch eine Mehrheit bekommen. Das Fünfjahresplan. Ja, ohne Spaß, das ist halt, das ist ein Sargnagel für die Linke. Damit ist die Linke, wenn Schramm hochkommt in der Linken, ist die Linke tot in Deutschland. Dabei ist es uns aber klar, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Forderung umzusetzen, dann machen wir das. Aber nicht um jeden Preis. Also, es darf auch nichts kosten. Und dazu brauchen wir einen engagierten Landesvorstand. Und engagiert ist die Frau auf jeden Fall, zumindest im Twitter und andere Leute doof finden, der Diskussionen und Konflikte nicht scheut. Ja. Julia Schramm, Diskussion und Konflikte. Ich möchte erinnern an den Landesvorstand der Piraten Berlin-Brandenburg. Das war ein Landesvorstand, der war engagiert und der hat Diskussionen und Konflikte nicht geschafft. Bundesvorstand. Fräulein Schramm war im Bundesvorstand. Im Bundes auch noch, oh mein Gott. Ich bin nicht so ein Piratist, deswegen. Aber hier, jetzt kommt endlich der Spagat, den finde ich am besten. Der Spagat. Der Spagat gelungen, ja. Da ist uns der Spagger gelungen. Der immer, das ist Berliner Sprache hier, das kennen wir einfach nicht. Nein, ich hab den Spagat gemacht, das kennst du nicht. Spagat ist der Disson-Einkauf, ja. Da kommt rein, Currywurst, Döner. Für uns Muggel ist es. Der immer wieder als unmöglich beschrieben wird, ja, die macht das Unmögliche möglich. Eine Brücke zwischen den Alteingesessenen und Gedienten, denen, die das Fundament dieser Partei seit Jahrzehnten, ey, die Linke gibt es doch noch gar nicht seit Jahrzehnten, nur hole Nuss. Nö, da möchte ich widersprechen. Junger Chris, wir hatten die Linke schon erfunden, die hieß damals nur anders. Ja, schon der Honecker, ne, der Alteingesessen. Da wurde die Linke noch mit S, E und D geschrieben, ne? Ja, ja. Bildeten und die noch nicht lange zum alten Eisen gehören und denen, die die Partei erst in den letzten Monaten und Jahren entdeckt haben. Oh, die guck Jüngeren, mal. Ja, wir haben sie alle entdeckt, als sie gegründet wurde vor 10 Jahren. Jetzt wird's lustig. Die jungen Bildungsbürgerlichen. Oft Innenstädter, die merken, dass das mit der klassenlosen Gesellschaft tatsächlich eine Lüge ist. Mein Gehirn ist geschmolzen. Alter, die bei wem bewirkt die sich? Die ganzen dummen Arbeiter und so, die wussten gar nicht, dass die Linke gut ist für sie, aber die Schlauen, die haben das gemerkt. Ja. Diejenigen, die geglaubt haben, dass es eine gute Ausbildung und immer alles richtig machen, die Rente sicher ist und jetzt merken, alles richtig machen. Julia Schramm, immer alles richtig machen. Die Rente sicher ist und jetzt merken, dass das Quatsch ist. Die mit 25 Abschlüssen trotzdem von einem Mindestlohn leben müssen. Ja, Abschlüsse in was? Gender Studies. Ja, Abschlüsse in Politik analysieren, der zum Leben kaum reicht. Und die jetzt sehen, ey, diese Linken haben eigentlich recht. Immer schon gehabt. Ich habe Literatur des 8. Jahrhunderts studiert und ich finde keinen Job. Die Regierung ist schuld daran. Weißt du? Ja. Oh, dann kannst du mir ja sicher interessantes Material empfehlen. Dass die Rente ganz und gar nicht sicher ist und ich will diese Menschen alles genauso ansprechen, für die Partei gewinnen, ihnen zeigen, dass es Alternativen gibt. Denn ja, aber ich finde, dass das jetzt Panikmache und Angstmache, wenn man sagt, dass die Renten nicht sicher sind, außerdem, und das spielt nur wieder den Rechten in die Hand. Außerdem, alle anderen Parteien sind ja auch der Meinung, dass die Renten absolut sicher sind und man da nichts dran ändern muss, außer die Linke. Die Rente ist sicher. Denn die Brücke zu schlagen zwischen Jung und Alt, zwischen Großstadt und Außenbezirk, das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt, kann funktionieren, wie wir es in Berlin gesehen haben. Und ich möchte dazu beitragen, Berlin dass Berlin funktioniert fantastisch, solange die anderen Bundesländer auch nicht Kohle reinbuttern. Ja, auf der Ebene der Parteistrukturen ausgebaut wird, möchte ich dazu beitragen, dass wir zeigen, dass dieser Spagat in diesem Fall, was bedeutet dieses Wort, ich weiß es nicht, gelingen kann. Ich glaube, die meinen Spagat. Aber auch diese kindliche Spagat, also das, dreimal dieses Wort, zweimal davon richtig irgendwie einzubauen in einen Absatz, ist einfach kein Stil. Sorry, das ist auch Mädchen. Eigentlich gar nicht so ein schlimmer Spagat. Oh Gott, ey. Ist das nicht alles total anstrengend? Ja, kann ich nicht mehrere Metaphern irgendwie mit einbauen und vielleicht in Metaphernlexikon reingucken? Ich finde, das ist ein primitiver Text. Tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, aber der Text ist primitiv. Der sieht nicht mal nach Universitätsbesuch aus. Der ist erschreckend einfach, dass er in der Lage ist, nicht drei Metaphern in einen zu bauen. Ja, aber hier studieren und gute Texte schreiben ist ein schlimmer Spagat, muss ich dazu schon sagen. Ich bin schon wieder aber so ein bisschen. Wir haben ja schließlich gemeinsam ein tolles Ergebnis eingefahren. Ja, genau. Wir haben Sengs Bomber Harris an der Helm ins Abgeordnetenhaus von Berlin katapultiert, wo sie sich jetzt gegen sexistische Werbung engagieren darf. Keine Pointe. Ich glaube, dass wir langfristig unsere klare Haltung zu Solidarität und sozialem Frieden denen gegenüber klar machen müssen, die so gerne als abgehängt bezeichnet werden. der alleinerziehende Callcenter-Agentin, dem DHL-Boten, der sich nicht mehr nach ins Wedding traut. Also denjenigen, die die Auswirkungen der Technologisierung ausbaden müssen. Ja, genau, der DHL-Bote, der ist ja auch ja, vielleicht durch irgendwelche Drohnen oder so vielleicht abzulösen. Aber nee, ich glaube, es geht um den Arbeitsdruck durch Amazon und so. Ja, das macht ihr doch Arbeit, den DHL-Boten. Ja, aber die werden dafür ja nicht bezahlt und sind alle nur Kontraktunternehmer. Subunternehmer, ja. Ich glaube, die meint in dem Fall irgendwelche Drohnen. Ja, die ist auch doof. Also. Die Auswirkung der Technologisierung. Also, sorry, aber so Drohnen sind in keinster Weise Konkurrenz zum klassischen Paketboot. Das geht ja in Deutschland auch das überhaupt nicht. Ja. In Deutschland darfst du keine kommerziellen Flüge über bewohntem Gebiet durchführen. Also was ich finde, was wirklich ein Problem ist, ist halt diese Überwachung, die du, weißt du, guck mal, wenn du ein Paketbote bist oder so, ja, dann hast du deinen Scanner, da ist ein GPS-Tracker drin, der dokumentiert alles, was du machst. Du hast dein EU-Gerät im LKW, das dokumentiert, wann du stehst, wann du fährst, wann du eine Pause machst, wann du auf Bereitschaft bist und sowas alles, ja. Das sehe ich schon irgendwie als vom Datenschützer technischen Standpunkt aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das meint. Nee, das meint sie auch nicht. Ich glaube dir wirklich, die meint Drohnen. Naja, ja, aber hast du schon mal, kennst du irgendeine Drohne, die irgendwie so ein... Ja, Amazon hat ja... mal realistisch, 50 Kilo Schrank ausliefert oder so. Nein, nicht wirklich, aber... Wenn so eine Windböe kommt. Ja, es geht ja jetzt auch nicht um irgendwelche schweren Sachen, es geht dann eher um Bücher und CDs und sowas. Amazon hat ja schon damit experimentiert in Amiland. Ja. Und wir haben noch mehrere dritte Weltländer, wo das bereits getestet wird. Wo man halt dann guckt, welche Drohnen öfters abstürzen, welche nicht. Ja, da wird das getestet. Getestet? Ach, ja, damit halt... Und dann wird es geliefert und dann wirst du geliefert und dann... Nee, also die tun halt die Funktion. Ich habe gerade dieses bescheuerte Bild im Kopf, weißt du? Die ganze Zeit Drohnenangriffe über dem Irak, so, weißt du, die Leute verstecken sich, wenn sie das Geräusch hören, weißt du, und dann irgendwann kommt dann so eine Drohne an und alle flüchten sich unter den Esstisch und dann bringt die nur so ein blödes Buch, weißt du? Ja. Oh Mann. Genau, aber ich verstehe es auch nicht, in der dritten Welt bestellen die Leute doch gar nicht so viel bei Amazon. Wo bleibt meine gebundene Kopie des Koran? Oh, da kommt sie. Die schwer erschlossen sind, wo du dann zum Beispiel eine Bluttransfusion brauchst. Also, okay. Ja. Auf jeden Fall, also diejenigen, die Auswirkungen der Technologisierung ausbaden müssen. Also ich glaube, wir müssen die alle ausbaden, die Auswirkungen, seitdem wir uns dieses Gewäsch hier durchlesen müssen. Also ich finde auch die schlimmste Auswirkung der Technologie ist Julia Schramm auf Twitter. Genau. Wir können denen zeigen, dass wir auch ihre Lebensumstände wahrnehmen, ohne dabei unsere, ja genau, die merkst du noch, die Callcenter-Agentin, die dich anruft und den DHL-Boten, der deinen Kram bringt, deren Lebensumstände, die sind dir noch gerade so eben geläufig. Klar, um zu unseren Themen zu vergessen, wir müssen daher auch die Digitalisierung von links gestalten. Ja, wie nur, das ist hier mein Steckenpferd. Ich bin die Anne hier ich bin die Uja von der Digitalisierung. Schreibe ich hier nochmal rein. Ich war mal beim Piraten, Digitalisierung. Und all das, was gerade passiert auf dieser Welt, ist erklärbar und zwar ohne Menschenverachtung. Und wenn das eine Partei weiß, dann die Linke, genau wie wir wissen, dass Demokratie nicht ohne Sozialismus geht. Die Partei hat immer recht. Genauso wie wir wissen, dass freie Rede nicht ohne Einschränkung der Meinungsfreiheit geht und genau das wir wissen, dass Abstimmungen für Donald Trump nicht demokratisch sind oder für Brexit. Von der hat echt Sozialismus geschrieben, ich finde das irgendwie geil. Von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen. Bananen für alle. Wie lange ist jetzt nochmal in der Partei Die Linke? Halbes Jahr. Ich glaube noch kein Jahr. Ja. Wir haben doch letztens das lustige Video von ihr geguckt, wo sie die Mauer baut. Wer das noch nicht gesehen hat, das Bewerbungsvideo von Julia Schramm für Die Linke, das gibt es auf unserem Kanal. Ihr müsst einfach gucken, da ist so ein Video von Julia mit einer roten Kappe, wie sie gerade eine Mauer baut. Dann findet ihr das. Echt? Ach, ich dachte, du meinst das Video, wo sie am Ende von so einem Rausch den letzten Respeed ausschwitzt. Oh, das weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt noch zitieren darf. Das ist ja schon so lange her. Sie hat auch ein Recht auf digitales Vergessen und so. Hallo, ich bin die Julia. Und ich bin hier Politikwissenschaftler. Kaum kein Schwein. Und ihr versteht mich einfach nicht und ihr wisst einfach nicht, was ich rede. Informiert euch mal. Die Linke. Lol. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Aber wir machen ja nur eine ganz kurze Pause. Stimmt, genau, morgen sind wir wieder für euch da. Ja, ihr Shitlords, ey. Auf wann habt ihr den Stream morgen gemacht? 8 leider für die arbeitsame Bevölkerung. Wir werden uns morgen dem Herrn Lobo widmen und der Frau Maischberger bei einem leckeren Maischburger mit Käse. Genau, werdet ihr Lobo trainiert. Weil das ist in meiner Hasschart, wenn ich das Wort überhaupt benutzen darf als Mitglied einer Hassgruppe, in meinen Hasscharts von 0 auf 1 geschossen, diese Maischberger-Sendung. Die habe ich mir nicht live angeguckt, aber ich habe sie mir danach ausschnittweise angeguckt. Und ach du Scheiße. Ja, mehr dazu morgen. Ja, also das ist schon hart. Also macht euch bereit und stellt euch vielleicht, keine Ahnung, ein Bierkalt oder ein Sekt oder was ihr auch immer möchtet. Aber das oder ein Betäubungsmittel eurer Wahl, das schnell wirkt, falls es eher schlimm wird. Also Valium oder Liquid Ecstasy, weißt du. Im Notfall tut es auch einen Hammer zum auf den Schädel schlagen. Ja, Blei hilft auch, macht auch einen permanenten Schaden im Kopf. Genau, fight for your digital rights, sag ich dann nur. Ja. Dann